herzlich willkommen zum sylphmedia.de Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum, ich habe es ja gerade gesagt. Hallo Holger. Zum Podcast, aber ich dachte, du sagst jetzt die Ausgabe. Ja, jetzt hast du mich wieder mal auf den falschen Fuß erwischt. Ich bin übrigens René. Ja, und ich Holger. Und du bist der Holger und wir haben die Ausgabe, das reichen wir gleich nach. Wie immer unvorbereitet. Nee, vorbereitet sind wir, es steht ja alles an Technik hier. An Technik. Das wäre unvorbereitet, aber ich muss sagen, unsere letzte Aufzeichnung liegt ja so lange zurück, dass ich echt Schwierigkeiten hatte. hier, ich musste erstmal in mich gehen. Aber wie ihr hört, haben wir es geschafft. Hat René es geschafft, alles aufzubauen. Ich bin der Herr der Kabel. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz nach, welche Ausgabe das ist, damit ihr, wenn ihr das zum ersten Mal hört, wisst, wie viel ihr nachhören müsst. und in der Zwischenzeit... Müssen wir jetzt unsere Podcasts länger machen? Ja, die Zwischenräume dazwischen haben wir ja lang genug gekriegt. Aber es liegt auch daran, dass du jetzt ein Leben hast. Du wohnst. Ich wohne. Und ich habe ja gerade mitgekriegt, du wohnst ja wie ein König. Ja. Du hast ein eigenes Zimmer. Ich habe mein eigenes Zimmer, ja. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Ja. Meine Freundin auch. Deine Freundin hat auch ihr eigenes Zimmer. Wie viele Freundinnen hast du gegenwärtig bei dir zu Hause? Eine. Also es ist eine Zweiraumwohnung. Nee. Nein. Also Podcast-Folge Nummer 31 und in der 31. Ausgabe dieses unseres Podcasts sagt uns Holger, wie viel Zimmer seine Wohnung hat. Vier. Ja. Das klingt doch nett. Kann man machen. Das klingt doch nett. Habt ihr ein Wohnzimmer? Ja. Zwei Kinderzimmer? Ja. Und dann ein Gemeinschaftsraum? Schlafzimmer. Ach, ein Schlafzimmer, Gemeinschaftsraum natürlich, ja, okay. Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist ja toll. Wie viel Zimmer habt ihr denn? Wir haben auch vier Zimmer. Achso, aber ihr habt ja doch Kinder. Ja, wir haben Kinder. Leider sind zwei Zimmer durch Kinder belegt. Ja, ist ja blöd. Noch. Ich zähle die Jahre rückwärts. Ach so. Ja, dann überlege ich, was ich mit den Räumen mache. Ja. Aber vielleicht kommt ja nochmal ein Umzug? Nenne ich unbedingt. Obwohl, erinnerst du dich an das, was ich kurz vor Weihnachten geschrieben habe? Im Blog unter www.sylphmedia.de/blog. Bestimmt nicht, deswegen sage ich es dir. Wir haben eine Mieterhöhung bekommen. Ja. Tolle. Warte mal, ich schreibe mir mal eben auf Mieterhöhung und ich schreibe die Zahlen mal dahinter, ja? Hm. Alter Wert pro Quadratmeter. Da steht eine Packung Chips davor. Ja, dann steht es in der Seite. Alter Wert und neuer Wert pro Quadratmeter kalt. Wow. Ja, also von 6 Euro kalt, ja, ungefähr 6 Euro. Jetzt ist doch. Auf 13 Euro kalt. Ist ja krass. Ja, jetzt sagt man, jetzt sagt natürlich, einfach? Ja, sehr richtig, jetzt muss er gleich sagen, so einfach geht das natürlich nicht, ne? Ja. Richtig, das weiß die der Vermieter selber auch. Ja. Deswegen bezahlt er uns ja auch 700 Euro unserer Miete als Mietnachlass. Also wir haben einen Mietnachlass von 700 Euro. Ja. Und der Mietnachlass, also kauft die Kaltmiete, wenn ich mich recht entsinne, möchte nichts Falsches sagen. Meiner Meinung nach ist es auf die Kaltmiete. Auf jeden Fall ist es so, dass der Mietnachlass höher ist als unsere Kaltmiete, die dann von uns zu zahlen übrig bleibt. Aha. Ja, also ein bisschen seltsam, ne? Ja. Aber kurz vor Weihnachten haben wir das bekommen. Ja, genau. Also jetzt haben wir offiziell eine... Wo macht man denn sowas? Das hat mit Förderungen zu tun, die nicht mehr da sind. Und die gegenüber 10 Jahre wurden dann, wenn ich mich recht entsinne, verlängert um 5 Jahre. Also die Förderung läuft seit 15 Jahren. Ja. Und da hatte man 15 Jahre Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was passiert, wenn die Förderung ausläuft. Hm. Ich weiß nicht, ob das der Masterplan gewesen ist. Ja, aber der ist es jetzt halt so. Also wir haben jetzt... wahrscheinlich Plan B. Wir sind hier quasi in unserem Viertel. Ja, wir sind das reichste Viertel in der Bronx. Ja. Ja. Wir gehören eigentlich auch zu Grunewald. Also dieser Häuserblock hier gehört zu Grunewald. Ah ja. Ja. Aber hattest du Probleme herzukommen? Es war kalt. Es war sehr kalt. Aber bei uns sind die Gehwege, glaube ich, beheizt. Ah ja. Ich träume mal weiter. Ja. Dann wird es ja hier nebeln. In der Nachbarumgebung habe ich gehört, da wurden gerade die Mietpreise angehoben auf 5 Euro pro Quadratmeter. Ich habe bei uns noch gar nicht gerechnet. Tja. Ich weiß, was ich zu zahlen habe und das reicht. Naja, wenn sich das jetzt an unserer Miete orientiert, dann zieht euch schon mal warm an. Ja. Effektiv war die Mieterhöhung übrigens 12 Euro. Hm. Ja, also die was wir jetzt mehr zahlen müssen im Monat, ist 12 Euro. Okay. Ja, trotz der Verdopplung der Grundmiete. Klar, wir haben auch nur 2 Quadratmeter. Ja. Du bist ein Spinner. Ups. Lass das Mikro stehen. Ja. Und du musst mich aufhalten, dass ich am Kabel rumspiele. Ja, ich habe schon wieder gesehen, du fingerst da schon wieder rum. ich glaube, schnurlose Kopfhörer werden vielleicht ganz angebracht. Ja. Mhm. Ich habe übrigens sehr coole Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Bestimmt. Neulich im Mediamarkt gesehen, die sind ganz präsent ja aufgebaut, die Kopfhörer im Mediamarkt, zumindest unser. Sehr geil. Und zwar, sehr geil. Ja, die Dr. Dre. Nee. Die Beats von Dr. Dre. Was? Die Beats kennst du? Ach so, doch, ja. Kopfhörer. Ach so, die finde ich. Dann haben wir aber von 279 Euro. Das nicht Paar. Also das von Ohrpaar. Anderen. Echt, warte mal, kannst du gleich mal, ich will dir mal die Beats. Aufgebaut. Die sind, kannst du mal ganz gleich mal sagen. Hier. Spielst du die uns jetzt vor? Ich spiele jetzt mal die Beats vor. Also, ja, das... Oh, die gibt's doch schon länger. Ja, die gibt's schon ewig, Ich habe die halt jetzt das erste Mal aufgrund der Möglichkeit, weil die da so präsent hängen, habe ich die mal aufgehabt. Und die sind der Hammer. Ja. Also die sitzen auf dem Kopf, das ist unglaublich. Ich habe ja viel ausprobiert an Kopfhörern. Ich habe einen enormen Verschleiß an In-Ear-Kopfhörern. Ja. Meine sind schon wieder rüber. Achso, ja, In-Ear kenne ich ja. Den Verschleiß habe ich auch. Ja, aber bei mir ist es immer am Kabel. Ja, welche sind die, gut fandest? Ich hatte das erste Mal irgendwie Sony. Die waren richtig cool. Das sind auch Sony, die du gerade aufhast. Ja, dann wollte ich mir, aber es sind ja keine In-Ear. Nee, aber die wo du jetzt gesagt hattest, standen in Beats, welche du gut findest. Ach so, oh, wie hießen die denn? Ich weiß es nicht, irgendwie mit T haben die angefangen. Das sind aber so 5.1 Kopfhörer. Wie 5.1? Ja, so virtuelles 5.1. Ach so. Wann hat man davon überhaupt was, wenn man gerippte Musik hört? 180 Euro. Nee, aber ich bin ja, das ist ja für Fernsehen. Also für mich als Zocker sind die optimal, weil du hast da ein Headset mit drin. Dann kannst du die halt für jede Konsole mit benutzen. Hm. Ansonsten bräuchte ich es ja für jede Konsole ein extra. Das stimmt, Headset. Das ist eigentlich bei den Beats, ist glaube ich auch ein Mikro mit drin, oder? Das bin ich mir gar nicht sicher. Ich sehe da keins. Muss ja nicht. Ich hatte von Fujitsu Siemens. Hm? Fujitsu? Fujitsu oder so? Das ist nicht Siemens, doch. Doch. Die tragen den Namen Siemens so nicht mit. Ja. Genau, von Fujitsu? Ja, von denen hatte ich mal welche, die waren ganz cool, die waren mit so einem Bassverstärker. Ja. Hast einen Knopf angemacht und dann haben die Ohrenmuscheln vibriert. Bei tiefen Bässen. Das war der Hammer, war sehr cool. Und die haben ein klitzekleines Loch gehabt, was ein Mikrofon gewesen ist. Mhm. Also die waren, ich weiß leider nicht, wie die heißen, aber die sind, wenn die nicht, die sind kaputt gegangen und zwar, das Plastik hat sich aufgelöst. Ja. Ich habe immer das Problem mit so einem, nicht mit den In-Ear, sondern, wie nennt man die? Welche? Die ich jetzt auch, die wir jetzt auch haben. Das sind, wir wissen nicht, so einen normalen Kopfhörer, halt, so einen großen. Ja, so einen großen. die drücken irgendwann zur Zeit voll auf. Das stimmt, die der Ohren. Bügel. Ich finde, dass der Bügel schnell anfängt zu drücken. Das hier, an den Ohren. Echt? Ja. Ja, bei denen ist ja, also die waren jetzt nicht so horrende teuer, aber bei denen löst sich halt auch schon dieser, ich weiß gar nicht, ob das Leder ist, dieser Kunstbezug da drauf. Ja, das stört mich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Und das, ich glaube, bei den Beats bin ich mir gar nicht sicher, was das da ist. Sennheiser ist ja auch sehr gut, was Kopfhörer betrifft. Genau, und jetzt habe ich In-Ear von Sennheiser. Aber die haben halt auch ihren Preis. Ja, aber ich wollte mir nochmal die Sony holen, aber die gibt's ja nicht mehr. Da gibt es wohl irgendwie auch einen schnellen Wandel. Also bei In-Ear-Kopfhörern bin ich wirklich am Überlegen, schon seit Jahren, ob da kein Abo einen Sinn macht für mich. Kopfhörer-Abo, ja. Also Headsets und Kopfhörer, alles, was eine Strippe dran hat irgendwie. Ich finde die Fujitsu Siemens gar nicht. Die habe ich mal von Fujitsu Siemens gekriegt. Und zwar, genau, ich hatte doch diesen riesengroßen Laptop mal gehabt, wenn ich erinnerst, zum Testen. Mhm. Und als Dankeschön haben die mir dann diese Kopfhörer geschickt. Und das, also es ist wirklich cool bei Musik, die so bassig ist, wenn diese so Dinger so, du kannst es halt aus- und einschalten, ob du das mit vibriert haben möchtest oder nicht. Ja, fand ich schon cool. Also Kopfhörer ist eine tolle Sache. Und ich habe die von Triton. Zeig mal. Auch ein extra Aufbau. Da gibt es 3 Versionen von. Die sehen aber auch nicht hässlich aus. Das sind die du jetzt hast. Nee, die ich gerne hätte. Ah, die dir gefallen haben. Genau. Da gibt es 3 Versionen von. Stimmt, Triton habe ich, glaube ich, dazu auch zum ersten Mal wahrgenommen an diesem Mediamarkt Kopfhörerregal. Aber 190 Euro sind mir zu viel. Ja, ne, die Beats, die kosten halt 276 Euro. Ja, sind mir auch zu viel. Das ist schon eine Menge Geld, ja, aber die sind halt auch cool. Also ich würde vielleicht 50, vielleicht höchstens 80 Euro dafür ausgeben. Die Frage ist, ob, wenn man das ans Handy anschließt, also ich höre Musik, wenn nur mit dem Handy, ob das Sinn macht, die MP3s aus dem iTunes Store, ob die Qualität über das Handy ausreichend ist, aber eigentlich müsste das Handy das hinkriegen. Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Sonst lohnt sich, also es, ja, das. Ich nehme es ja auch als, na klar, eigentlich müsste das ja reichen, weil es gibt ja auch diese Anlagen mit Kopfhörer, Eingang. Ja, nee, ja, auch, aber ich meine dieser Docking Station und so. Ja. Ja. Ja, sollte schon. Da ist ja letztendlich, wird dann MP3 abgespielt, dann spielt es, glaube ich, eine Rolle, ob der Equalizer in dem Teil gut ist. Und vielleicht die Ausgangsleistung. Ob die Volumengrenze. Ach so. Von der Lautstärke, ja. Es gab ja irgendwie mal so ein Gesetz, irgendwie, dass Kopfhörer nicht mehr lauter als bla bla bla sein dürfen. Irgendwie. Genau. Müsste man viel öfter machen, sich mal mit Kopfhörern auf der Rübe in die Ecke setzen und schön Musik hören. Aber coole Kopfhörer sind auch die so externe Geräusche abschirmen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Beats das nicht sogar machen. Hm? Ne, die erzeugen einen Gegenimpuls, also die analysieren die Umgebungsgeräusche und machen eine Gegenwelle, dass es ausgelöscht wird. Ja. Das iPhone macht das jetzt, das 5. Ja? Hm? Hat vorne auch so ein kleines Mikro drin. Aber ich meine ja nicht Geräuschpegel anpassen, sondern einfach bloß ausblenden. Außerhalb. Ausblenden meinst du, oder? Aber wie geht denn das? Das geht, du brauchst doch nur, wenn du in Physik aufgepasst hast, wenn du eine Welle hast und du machst eine Gegenwelle, dann wird die auf Null. Und so machen die das. Aber ich rede ja nicht von der Musik, die du gerade hörst. Nee, von Außengeräuschen, genau. Mhm. Die nehmen die Außengeräusche und pegeln dagegen. Ah, weiß ich nicht. Geht schon. Wie weiß ich nicht. Die müssen ja bloß so gut, sag ich mal, isoliert. Ach so, aber du meinst, halt okay, du meinst gar nicht technisch, sondern halt wirklich so isolieren. Genau. Deswegen gibt es ja In-Ear-Kopfhörer. Die machen ja genau das. Hm. Die sind ja sogar. Jetzt haben die ja diesen Gummiknuppel da. Ja, der ja so wie ein Parabolspiegel geformt ist, nur in die Gegenrichtung, dass alles, was an Geräuschen übers Ohr reinkommt. Ja. Aber die sind ja mittlerweile, sitzen die ja wie Ohrenpfropfen, da brauchst du ja schon, da kommt ja gar kein Geräusch an den Seiten durch. Ich wollte gerade mal gucken. Ganz gut so. Kopfhörer. Aber die sollten vielleicht doch nach außerhalb auch gut abgeschirmt sein. Ach so, rum. Denn ich habe ja auch keine, beide Richtungen. Ich mag ja auch nicht die Musik vom Nachbarn hören, wenn ich jetzt mal nichts höre. Ja, stimmt. Das ist aber vielen Fahrgästen, mit denen ich unterwegs bin, im öffentlichen Verkehrsmitteln, scheißegal. Ja. Obwohl mir ja auch oft, was mir des Öfteren passiert ist, irgendwie meine, also so Bluetooth-Headset habe ich auch nicht unter Kontrolle. Oft passiert es, dass ich dann anmache und ich denke mir, warum ist die Musik so leise? Und dann merke ich, die kommt gar nicht über die Kopfhörer, sondern über ist mir schon mit Telefonaten passiert. Schön. Kann man machen. Ja. Ja. Was hast du dir denn da aufgeschrieben? Kopfhörer. Achso, Kopfhörer. Hattest du und Mieterhöhung. Sieht nach V aus. Nee, ist ein K. Okay. Ja. Was tust du denn jetzt? Ich wollte gerade mal gucken, von dem, was dieses Ausblenden der. Achso. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Weiß nicht, wenn die Qualität wirklich stimmt, dann würde ich auch noch mehr Geld vielleicht ausgeben. Aber der müsste auch wirklich lange halten. Das weiß man aber vorher mal nicht. Wie lange die Kopfhörer wirklich halten. Ach, also die Sony, wenn du überlegst, wie lange wir schon podcasten, die habe ich ja seit Anfang an. Gut, ich habe die auch nicht in Dauerbenutzung. Eben. So Funkkopfhörer, weiß ich nicht, ob das schon was ist. Ich habe jetzt welche gekriegt für 5 Euro. Funkkopfhörer? Ja, aber die waren halt gebraucht. In welchem Raum steht euer Mülleimer? Was? Ja, für 5 Euro, was sollen die machen? Ja, die waren gebraucht von einer Arbeitskollegin meiner Freundin. Ja. Und zweimal benutzt oder so. Die gaukeln dir vor, dass du über Funk hörst. In Wirklichkeit kommt da gar kein Geräusch über die Kopfhörer. Ist aber kein Kabel am Kopf. Nee, eben, aber wenn ich 10 Meter von der Anlage mit den Dingern wegstehe, höre ich die Musik immer noch über den Lautsprecher. Nein. Ja. Ja, schon. Ja, ich habe das bis jetzt noch nicht wirklich getestet, so 2-3 Mal. War okay, aber jetzt nichts Verrauschendes. Waren auch nicht die teuersten. Muss ja auch nicht immer das teuer sein, aber ich aber glaube, was in dem... Das muss auch nicht günstig sein. Das aber ich glaube, in dem Bereich ist es leider wirklich so. Ja, ja, ich denke mal, es sind die Übertragungen und so. Also wegen Störgeräusche und andere Funkverbindungen, die vielleicht noch irgendwas stören und so. Ich weiß es nicht. Ich muss die nochmal richtig testen. Na, die ersten Funkkopfhörer, die ich hatte, die habe ich Mitte der 90er bekommen. Ja. Von jemandem, der halt auch schon so Early Adapter war und dann irgendwie die nicht mehr wollte, weil die waren halt wirklich blöd. Und die waren auch noch so eckig und die saßen ungemütlich und die hatten auf dem Kopfhörerbügel oben drauf wie so eine Polizeisirene. Wie so eine Polizeisirene. Hm? Also wirklich so eine sirenenartige, sirenengefärbte Kapsel, Glaskapsel, Plastikkapsel und da drin war halt eben diese Sende keine Ahnung, diese irgendwie wie eine Diode, die halt das Signal empfangen hat. Ich weiß nicht, auf welchem Weg das übertragen wurde, ob das Funk wirklich war oder ob das Infrarot war. Ich kenne mich da nicht aus. Auf jeden Fall fand ich schon sehr witzig, die Teile. Ja. Und naja, also sind schon ziemlich störanfällig gewesen. Und die nächsten Kopfhörer, die ich hatte, waren auch nicht besser. Also ich habe ja gestaunt. Ich habe mir mal für 32 Euro halt, wie gesagt, so ein 5.1 Headset geholt. So ein Virtual 5.1. Und das war ziemlich cool. Also es ist so ziemlich cool. Siehst du, Dolby Surround ist was mich so gar nicht interessiert. Echt? Also wir haben auch am Fernseher irgendwie nicht so eine Dolby Surround-Anlage oder so. Da bin ich total anspruchslos. Ich fand das mal cool. Ich saß mal beim Kumpel, da haben wir auch ein Rennspiel gespielt. Und ich kam von hinten angefahren. Mhm. Und irgendwie, also ich glaube, damals war das noch nicht so mit Mehrkanal-Audio. Also sprich, da war der Hauptton war beim ersten Spieler und so im Hintergrund sozusagen kam dann so der zweite Spieler. Das war halt ich, aber ich kam halt von hinten angerauscht, dann waren wir so fast also im selben Tempo und dann hat man richtig gehört, wie mein Motor da bei ihm so gedröhnt hat. Echt, lege ich gar keinen Wert drauf. Echt? Nee, also das ist so cool. Der Stereo reicht mir, mehr muss nicht sein. Bin ich total anspruchslos. Also bei Musik ist es was anderes, also da macht es schon Sinn, dass das über Kopfhörer räumlicher klingt, aber so beim Fernsehen, ich brauche nicht, dass der Hubschrauber hinter mir explodiert, das sehe ich selber. Doch. Also hinter mir ist Quatsch, das ist natürlich nicht, aber nee, das kann ich dann schon, das schaffe ich mit meinem Gehirn, das Bild vorzustellen. Also ich sehe das Bild und ich sehe, da spricht jemand in der Entfernung und da kann ich mir vorstellen, dass der wahrscheinlich von weit hinten spricht. Krieg ich hin ohne Technik. Nee. Ja. Nee, doch, ich finde es schon cool. Dass ich das kann. Nein. So 5.1 Sound. Ja. Ja, also nicht mal im Kino fällt es mir auf. Also der Kino ist schon Unterschied. Im Kino muss man, glaube ich, auch richtig sitzen irgendwie. Ja, da sitze ich ja meist hinten rechts an der Wand. Das ist ja blöd. wenn man zu spät Kinokarten kauft. Aber, ja. Ja. Ja. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Was habt ihr denn da gesehen? Irgendwas Cooles, ich weiß gar nicht mehr. Aber es ist noch ja nicht mehr so lange her. Ich musste mir aufgrund der Twilight-Ambitionen meines Umfeldes Twilight angucken. Mhm. Ja. Ja. Jacob! Ja. Aber ich muss sagen, der Film. Da! Nein. Julia sitzt gerade am Rechner und arbeitet und ich dachte gerade, ich sehe Jacob. Nein, jetzt macht es ganz klein, damit wir hier nichts sehen. Ja, wir sehen alles. Wir sehen alles. Nee, und Twilight, Vampir, Dingensfilm. Ja. Muss ich sagen, haben wir aufgenommen bis zum Abendbrot, das ist die Parodie auf den Film. Habe ich noch nicht gesehen, wollen wir noch warten, gucken wir mit den Twilight-Leuten. Da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich drauf. Ja. Nee, aber der andere Film, der war, ich will ja nicht für die Leute, die. Wer hört denn jetzt den Podcast, hat den Film noch nicht gesehen. Egal. Es war eine sehr schöne Form des Finales. Also, willst du jetzt spoilern? Nee, will ich nicht spoilern. Ich fand nur, wie das umgesetzt war. Also es hätte auch jedes, ob das jetzt um Twilight ging oder nicht, aber es war halt schön. Doch, ich sag's jetzt einfach. Also wer stirbt? Beide sterben. Twilight. Jacob steht in Wirklichkeit auf Männer. Nein, was cool gemacht war, du hast einen finalen Kampf zu sehen bekommen. Den hat man bei Matrix auch. Der gar nicht stattgefunden hat, was gut war. Also das Drehbuch ist quasi ohne finalen Kampf, wenn du so willst, weil die ganze Geschichte ist ohne finalen Kampf, aber du hast ihn trotzdem geliefert bekommen und die Art und Weise, wie das gemacht wurde, das fand ich halt genial. Also es war ein schönes filmisches Mittel, das fand ich ganz gut. Alle Action-Fans werden sich jetzt den Film nicht mehr angucken. Doch, gerade die sollten, weil also da gibt es im Internet auch so schöne Gegenüberstellungen. Da hast du so Herr der Ringe, die Kampfszene, da siehst du so 1000 Kämpfer und alles. Dann hast du, ich weiß gar nicht, Harry Potter. Genau, hast du auch gesehen. Ja, genau. Und dann hast du darunter Twilight und es war halt wirklich so, dass in Twilight irgendwie diese Massenkampfszene aus 12 Leuten oder was bestand. Ja, genau. Ich hatte nur mal reingeschalten, da lief gerade das Ende irgendwie und ich weiß nicht, von welcher Teil. Von Twilight? Nee, ja. Im Fernsehen? Ja. Das war, glaube ich, der zweite. Ich glaube, die haben anlässlich des Kinostarts, haben sie den, ich verstehe das auch nicht wieder, was zusammenhängt, aber ja. Dann hältst du es immer, tu es doch und tu es nicht und hin und her. Tu es nicht. Ja, irgendwie, ich habe da nicht durchgeblickt. Ja. Für mich ist es die einzige Chance, mal in Ruhe zu schlafen, weil nein. Du schläfst ja sonst nie. Boah, man lässt sich nicht schlafen. Ey, ganz ehrlich, für 15 Euro eine Stunde lang zu schlafen oder fast zwei Stunden, ganz in Ruhe. Achso, so viel hat die DVD gekostet. Nee, der Kino, Mensch. Ach, Kino. Ja, kostet 15 Euro heutzutage, oder? Eine Karte? Nee. Ja, Twilight war schon ganz schön teuer. Nee. Was bezahlt man im Kino für Twilight? 8 Euro? Oder? Wir waren zu vier. Echt? Wir waren zu viert gewesen, haben 50 Euro, über 50 Euro bezahlt. Ja, ja, ich glaube auch. Ich überlege immer noch, ich weiß, wo ich geguckt habe, im UCI. Ja, im aber da weißt du nicht mehr was. Aber ich weiß nicht mehr was. Dabei ist es noch gar nicht so lange her. Aber ich bin auch überhaupt kein Kinofan mehr irgendwie. Doch, Spider-Man hat man gesehen, The Amazing Spider-Man. Ja, na gut, zu Marvel-Filmen habe ich meine eigene Meinung. Also ich habe es egal, voll mit Comic-Filmen. Der war cool, aber ich fand die erste Trilogie besser. Ja, also ich habe es regal voll mit Marvel-Comics, also Spider-Man gerade, aber die Filme, muss ich ganz ehrlich sagen, so zum Angucken ist okay. Ich fand die ersten drei ziemlich cool. Aber ich mag jetzt zum Beispiel nicht, der macht jetzt nicht mehr selbst die Netze. Hat er noch nie gemacht. Nee? Natürlich, doch, in der ersten Trilogie. Nein, bei Spider-Man kommen die Netze anders, also das sieht immer so aus, als wenn die Netze aus den Armen kommen. In Wirklichkeit werden die aber irgendwie durch die Arme produziert, werden aber durch diesen Dingens, den er da sich ummacht, in den Comics hat er auch mal so ein Ding und das ist ja immer kaputt. Ja, genau, was die Netze das finde ich irgendwie doof. Da muss ich dir aber recht geben, als ich das erste Mal mitgekriegt habe in den Comics, war ich auch enttäuscht. Und in den ersten drei Filmen hat er doch, glaube ich, da so einen komischen Pickel am Arm. Und da kommt das, glaube ich, da raus. Also das musst du akzeptieren. Das musst du akzeptieren, dass es nicht so ist. Nee, aber scheiße. Habe ich auch irgendwann. Also ich weiß, dass ich auch an dem Punkt war, wo ich dachte, das kommt aus dem selber raus. Und in Wirklichkeit, also in den Comics, die ich gelesen habe, war es immer so, da waren die Dinger halt leer. Also sprich, kann er eigentlich nur toll springen und hat so einen Spidey-Sinn. Er hat halt Superhuman Strength. Und seine Haare. Seine Haare? Spinnenhaare, womit er an die Wand hochkrabbeln kann. Das weiß ich wieder gar nicht, wie er das... Im ersten Film waren hier so eine... Ach, den Film kannst du doch nichts glauben. Ich mag die Filme. Und die Comics sind aber besser. Auf Englisch gucken. Umfangreicher. Und das ist ja so, du hast ja Spider-Man, gibt es ja im Comic-Format mehrere, die sprechen verschiedene Altersklassen an. Normalen du hast die Amazing Spider-Man, Spider-Man, dann hast du Spectacular Spider-Man, cool. Amazing. Cooler, ja. Also ich lese auch Amazing Spider-Man, also da habe ich wirklich bestimmt einen halben Meter Comic. Und Spectacular Spider-Man gibt es, ja. Das ist für die Jüngeren. Und dann gibt es noch Ultimate Spider-Man. Was unterscheiden die sich denn jetzt? Von der Zielgruppe. Also pass auf, Amazing Spider-Man, da ist er so um die 30. Ja. Oder vielleicht Ende 20. Über 30 ist ja nichts mehr heutzutage. Bei Ultimate Spider-Man, da ist das alles noch so eine Nummer härter und straffer. Da ist auch der Storybogen ein bisschen anders. Also wäre das was für mich. Ich muss ganz ehrlich sagen. Hast du davon was hier? Amazing nur. Und bei Spectacular Spider-Man, da ist ja halt Highschool. Das ist so für Jugendliche. Ja, wir schauen uns das näher mal an. Kann ich dir mal zeigen, ja. Genau. Ja, Spider-Man. Also, weißt du, dass in jedem Marvel-Film der Stan Lee mitspielt? Nee. Wer ist Stan Lee? Stan Lee ist der Vater von Spider-Man quasi. Ja. Papa Spider-Man. Ja, und der hat in jedem also Film, sprich, X-Men, der sich das ausgedacht hat. Genau, X-Men, Hulk und was nicht allem, hat der einen Gastauftritt. Mhm. Schreib dir das auf. Nee, ich wollte dir mal Stan Lee zeigen, vielleicht kennst du ihn wieder. Stan Lee. Ist meist so ein Typ mit eckiger Brille. Älterer, kleiner, schmaler Herr hier. Also ich dachte, Quentin Tarantino. Mhm. Musste mal, also da empfehle ich in der International Movie, wer jetzt mal Marvel-Filme. Der mitgespielt hat. Was? Also ich überlege gerade, wen der gespielt hat. Ja, nee, der hatte mal ganz kleine Rollen. Ja, und? Guck mal, trotzdem. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob er auch sich selber sogar spielt. Nee, ich glaube, mal war er ein Wachmann, dann ist er mal nur ein Fußgänger. So eine Art Quentin Tarantino. Macht der auch in dem Film mit? Na, nicht in jedem, glaube ich, aber in vielen. Oh, einigen. Auch immer was zum Leben wollen. Hm. Ja. Auch ziemlich cool. Und da wollte ich mir jetzt den neuen von ihm angucken. Django ja. Unchained. Sieht ziemlich cool aus. Ja. Zum Western. Hm. Genau. So. Ja. Das siehst du, der Amazing Spider-Man. Django. Ist ja auch mein Lieblings-Superheld. Meiner übrigens auch. Hm? Ich finde, das finde ich... Superman ist irgendwie blöd. Der ist nein, das ist DC. Also über DC wollen wir gar nicht reden. Na? Ja, da ist übrigens auch so. Wir hatten vorhin kurz Football gehabt. Bevor ich da hinkomme, ja, möchte ich kurz mit dem... Und zwar ist es so, bei DC und Marvel, das sind zwei Comic-Verlage, ne? Und die haben halt auch harte Zeiten durch. Und irgendwann haben sie gesagt, ey komm, lass uns zusammen machen. Ja, jetzt gibt es dieses... Und da gibt es diese Crossover, wo halt dann genau. Batman und Spider-Man auch zusammen. So, okay. Ja. Das ist aber, das gibt es in vielen Bereichen. Das gibt es beim Wrestling, gab es ja, das ja auch mal, ne? Das war WWF und WCW. Das gibt es beim American Football, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die NFC und also die auch, AFC. Als ihr noch nicht mitgehört habt. Genau, was ursprünglich ja die AFL und die NFL war, ist ja jetzt auch eine Liga. Also du merkst, dass sich so große Sachen schon in der Vergangenheit, ne, gerade beim Football reden wir aus den 40er Jahren, ja, bei Marvel war das, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß gar nicht, 70er, 80er oder sowas. Es gibt halt, es kommt immer irgendwann der Punkt, an dem schließen sich die großen dann doch zusammen, weil es schlecht läuft, genau. Ja. Wann machen das die Autofirmen? Ich, ob ich den Tag noch erlebe, wenn ein Audi aus der VW-Werkstatt rollt. Du bist ein Scherzkeks. Ja. Ja, genau. Ja. So. Gut, das war's für heute. Nee. Nein. Ich hätte da noch ein Thema. Ja, ich habe auch noch ein großes Thema, aber ja, erzähl mal deins. Genau, es geht ja um dich. Was? In Falle. Es geht um diese BVG-Karte. Ach so. Ich hatte, das hatte ich nämlich gelesen, weil mich das interessiert hatte. Mein Arbeitskollege kam an und meinte, guck mal, was ich hier habe. Ich dachte, was ist denn das? Ja, und zwar reden wir von der BVG Fahrcard. Die, genau. Also sie heißt tatsächlich Fahrcard. Hm. Die Fahrcard ist die neue Umweltkarte der BVG. Und ja, zwar ist das eine Plastikkarte mit einem, ich überlege gerade, hat die einen RFID-Chip? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß nicht, was es alles für Chips gibt und ich bin mir nicht sicher. Die hat keinen Magnetstreifen. Nee, ich glaube, die hat einen RFID-Chip. Ja, genau. Ja, dann darfst du die nicht mit in die Mikrowelle nehmen. Nee. Darfst aber mit Magnetstreifen, glaube ich, auch nicht. In die Mikrowelle gehen. Ja. Ja. Also wenn jemand in die Mikrowelle geht, legt wegen die... Wegen dem Plastik oder wegen, legt, wegen den Daten? Legt nicht nur, wie wir gelernt haben, Silberbesteck nicht mit reinlegen, sondern auch möglichst eure Pässe, Ausweise und Fahrkarten nicht mitnehmen. Ja, ich habe so eine Fahrkarte, genau. Ja, genau. Und du wurdest auch kontrolliert. Ich wurde kontrolliert. Also ich war ja schon, ich war die ganze Zeit ja gespannt, wie wird es wohl laufen, genau, wenn ich dann kontrolliert werde. Ich auch. Das hat mich meine Arbeitskollege nämlich gefragt, was ist da passiert. Wie die das kontrollieren wollen, wenn, weil bei ihm wurde das Geld noch nicht abgebucht. Und er wusste jetzt gar nicht, ob seine Fahrcard jetzt nur gültig ist oder nicht. Mm, okay. Obwohl er ja auch so ein Monats- oder Jahresabo hat. Na, ich habe ein Jahresabo, da ist ja klar, da läuft die. Ja. Hm, da habe ich nämlich auch schon Überlegungen. So monatlich oder jährlich? Nee, jährlich. Ja. Weil man kann ja, glaube ich, so ein Jahresabo monatlich zahlen. Ich lege die 700 Euro auf den Tisch. Ja. Genau. Und da habe ich mich nämlich gefragt, wenn du jetzt trotzdem das Geld überweist oder halt auch nicht, oder wenn, kann ja sein, dass die da einen Systemfehler haben, was weiß ich. Wie kannst du denn für dich kontrollieren, ob der jetzt gültig ist oder nicht? Weil also, du hast ja nachher, wenn die nicht gültig ist, obwohl du bezahlt hast, weil die irgendeinen Fehler hatten oder so, doch, dann kannst du wieder hinrennen, das ist genauso mit der Monatskarte vergessen oder so. Dann kannst du wieder hinrennen und musst wieder 7 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen. Ist ein breites Spektrum, diese Angelegenheit. Also, ich habe auch überlegt, also ist ja folgendes. Was die überprüfen ist, ob diese Karte gültig ist. Genau. Ne? Und da geht es jetzt nicht darum, die können jetzt nicht ablesen, ob die bezahlt ist oder nicht, sondern einfach, ob die gültig ist. Ja. Ne? Das ist ja ganz einfach zu machen. Da wird ein System sein, zentrales, wo diese Nummern, die gültig oder ungültig sind, das wird da hinterlegt sein. Ja. Jetzt ist es aber so, das Gerät, was die mithaben, ja, hat ja keine Internetverbindung. Ja. Also davon, da gehe ich mal von aus, dass es nicht der Fall ist, weil jetzt und kein Handynetz. Ja, Zeit hätte ich gehabt. und eben deswegen. Nee, was ich mich gefragt habe, ist, wie das laufen soll. Weil in der U-Bahn ist natürlich mit Handynetz und sonstigen Funkverbindungen schwierig. Deswegen gehe ich mal davon aus, macht das Gerät keinen Live-Abgleich. Das würde viel zu lange dauern, wenn ich eine Karte kontrolliere, wenn jedes Mal die Daten erst abgefragt werden müssten. Das heißt, die müssen ja auf dem Gerät sein, die Karten. Ja. Jetzt ist es so. Na, nicht die Karten, oder? Der Code. Naja, die Zahlencodes reichen ja. Genau, die Kartencodes. Jetzt ist es ja so, so eine Zahlencodes nehme ich für Platz weg, speichertechnisch. Ne? Da kannst du ein paar. 0, 0, 0, 0. Ja, das sind schon ein paar längere Nummern. Aber trotzdem macht es ja nicht Sinn, alle gültigen Nummern drauf zu haben. Ich vermute fast, dass die ungültigen Nummern drauf haben. Würde reichen, ja. Weil die Menge eine kleinere ist, mit Sicherheit, ne? Ja. Aber wie das jetzt wirklich ist, das weiß ich nicht, das ist halt nur eine Vermutung. Hm. Und dann ist es ja auch so, so eine Karte ist ja jetzt nicht um 0 Uhr auf einmal nicht mehr gültig. Das kann ja sein, wenn du sagst, hier mit Zahlung, Eingang und so, dass das daran festgemacht wird. Also da muss ja auch ein Abgleich stattfinden. Wie auch immer. Aber wie aktiviert man die denn jetzt? Aktivieren tut man die gar nicht. Na, aber wie deaktiviert die sich denn, wenn du das Abo kündigst? Automatisch. Meine wie automatisch? Das muss ja irgendwie passieren. Da kommt ja jetzt eine Welle angeflogen und sagt jetzt nee oder. Nee, das oder was? Also irgendwo muss er dann ein Bit umkippen, wenn genau. Deine Karte ungültig also meine, ist. Also meine Karte ist erstmal generell, hat die eine Gültigkeit. Ja. Also die Trägerkarte, wenn du so willst, die hat eine Gültigkeit. Und dann wird die ausgetauscht. Wahrscheinlich so. Damit der RFID-Chip, wenn er hinüber ist, oder keine Ahnung. Also aus Wartungsgründen nehme ich mal an. Und dann ist sie ja, hat die aber noch eine, ob sie aktiv oder inaktiv ist. Ja. Ne? Und das muss zentral in einem Rechner sein. Das heißt, da wird, die sehen ja, ob eine Karte bezahlt ist für den Monat oder nicht. Und dann ist nur die Frage, wie kommt diese Information auf die Kontrolliergeräte? Ja. Oder im Bus. Im Bus sind so ein Dinger, wo man vorbeiläuft und dann die Karte vorhält. So der Plan in Zukunft. Ne? Ist im Moment noch nicht so. Da ist es dann so, du läufst da vorbei, ziehst die Karte lang und dann leuchtet die grün oder rot. Und dann weiß der Busfahrer, ob er dich verprügeln muss oder ob er einfach ganz stur drin sitzen bleiben kann. Ja. Nee, und da hatte nämlich mein Kollege eine nette Begegnung mit seinem Busfahrer. Der hat gekickt und meinte, was ist denn das? Habe ich ja noch nie gesehen. Genau. Was ist denn das? Der kannte das noch nicht. Das haben sie auch selber gebastelt. Aber er meinte, muss ja stimmen, wenn der BVG und bla. Da steht BVG drauf. Hat mir heute schon in so einer Pappkarte gezeigt. Sah aus, als hätte das ein Kind gemalt. Aber hat gesagt, das ist eine echte Karte. Habe ich ihn renieren lassen. Ne, so ungefähr läuft es in Berlin bei der Fahrkartenkontrolle im Fahrrad Bus. Nicht in den ersten Wagen. Genau. Ja, nee, aber der hat nicht schlecht gestaunt. Also der könnte das noch nicht. Oder? Ja, und die Kontrolle lief bei mir ja so ab, für die, die es nicht gelesen haben, weil sie den Link schon wieder vergessen haben, www.silfmedia.de/blog /p-irgendwas. Blog. P gleich irgendwas. Nee, ach so, ja. Genau. Raute 65, Prozentzeichen, Fragezeichen ist gleich P. Nein, und zwar, ich war gespannt, wie das dann ablaufen würde. Ja. Und ich war auch gespannt auf deinen Bericht. Und dann kam die Fahrkartenkontrolle, sieht meine Karte und dann sagte, sind ja mal zu zweit, rief die halt durch den Wagen quer durch, ihre Kollegin sagt zu mir, nee, kann ich nicht, warten Sie mal kurz. Jetzt musste ich aber an der Station raus, bin ausgestiegen und dachte, okay, jetzt ist die Sache für mich erledigt. Kann nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwie warten muss, bis die in der Lage sind, mich zu kontrollieren. Genau, ne? Und wollte los und sagt, nee, Moment, muss ich noch kontrollieren. So, jetzt war erstmal blöd. Für die Leute drumherum sah das halt erstmal nun so aus, die kommt zu mir, will meine Karte sehen und ruft dann nach ihrer Kollegin. Ja. Da ist ja erstmal Bescheid. Code 7. Der Typ ist schwarz gefahren. So, dann steige ich mit denen aus, dann ist er erstmal, da ist er ja richtig fest. Also dann ist klar, der ist definitiv schwarz gefahren. So. Dann, alle in der U-Bahn wussten Bescheid, dass ich schwarz gefahren bin. Also du hast irgendwie, glaube ich, noch geschrieben, dass da eine andere mit der Karte waren, oder? Naja, das Problem, genau. Ich bin, als ich dann zur Tür ging, weil ich dachte, okay, ich brauche jetzt hier nicht sitzen bleiben, ich muss ja raus, bin ich zur Tür gegangen und da sah ich, andere Leute waren auch mit der Karte. Jetzt ist es aber so, sobald die U-Bahn in den Bahnsteig einfährt, wird die Fahrkartenkontrolle unterbrochen. Ja. Also unterbrochen nur, also die Leute, die noch kontrolliert werden, werden zu Ende kontrolliert, dann ist fertig. So, jetzt hat es offenbar niemanden außer mich erwischt mit der neuen Karte, ja, und ich stieg nun aus und wollte mich davon stehlen, weil ich muss halt ins Büro und dann wurde ich halt zurückgepfiffen, dann dachte ich, okay, jetzt denken die Leute auf dem Bahnsteig auch alle, ich wäre schwarz gefahren. Ja. So, mal ein bisschen unangenehm. Dann, die BVG hat sich übrigens noch nicht dazu geäußert, ich habe sie angemailt, und sie noch nichts dazu geäußert. Na, das musst du mal erklären, was du da gemailt hast, das habe ich weiß jetzt nicht. Das hatte ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Egal, dann stand sie und dann probierte sie mit ihrem Gerät da rum. Und ich stand da und wartete und sie probierte und dann ging es nicht. Da musste sie runterhalten, musste sie gerade umdrehen, ging irgendwie nicht. Und dann guckten sie, dann drückte sie da irgendwas auf der Tastatur rum. Und dann dachte ich so, ey, wenn die jeden so kontrollieren. Dann werden die nicht fertig. Dann kannst du dich als Schwarzfahrer gleich mal neben so einen Typen stellen, der so eine Karte hat. Ja. Dann weißt du, da kommst du nicht mehr ran. Weiß man, und dann machte es irgendwie, also Bling hat es nicht gemacht. Ich glaube, die sind ja geräuschlos. Dann kam so ein grüner Haken auf dem Display und dann dachte ich, okay, Befreiung, jetzt kann ich arbeiten gehen. Ja. Und so war die Fahrkartenkontrolle. Genau, und jetzt hast du nur eine Mail geschrieben. Nee, ich habe eine Mail geschrieben, habe einfach reingeschrieben, dass ich das ziemlich lang fand, die Kontrolle, und dass ich das halt blöd fand, dass ich da stehe, als wäre ich Schwarzfahrer gewesen und wie die halt auf die Art und Weise einen kompletten U-Bahn-Waggon voll mit der neuen Fahrkarte kontrollieren wollen. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Ne, sie haben nur zwischendurch mal geschrieben, ja, wir haben ihre Nachricht erhalten. Dann haben sie das wird bearbeitet. Geschrieben, ja, es kümmert sich jetzt jemand drum aus der Fachabteilung. Ja. Ja, halt mich auf dem Laufenden. Ja, ist schon blöd. Also das ist ja auch ein bisschen so ein Test erst, weil diese Fahrcard kriegen ja im Moment nur diese Dauerabonnenten, also Jahresabonnenten, glaube ich, nur. Und ja, mal gucken. Kann natürlich sein, dass die bald gar nicht mehr interessant ist. Weil es nicht klappt. Keine Ahnung. Aber dieses, wie heißt denn das? Pay and Travel oder so? Diese blauen Bluetooth-Schnittstellen oder Touchpoints, so? Diese Touchpoints, ja, da. Genau. Und es war ja mal so eine Idee, also ich kann mich entsinnen, das ist schon Jahre her, da wurde gesagt, irgendwann kann man als Berliner mit so einer Karte fahren und dann gehst du einfach nur an dem Ding vorbei, das registriert, wo du eingestiegen bist, das registriert, wo du ausgestiegen bist, und damit zahlst du diese Strecke. Ja. Gut, aber dazu muss ich das Ding halt auch erhalten. Wenn ich es nicht mache, nichts vergessen. Manche vergessen das ja. Vergessen das aus Versehen, ja. Ja, nee, und ich meine, ich muss mich auf Arbeit immer ein- und ausstempeln, elektronisch. Echt? Und du hast ja einen fiesen Arbeitgeber. Das kann man halt auch mal vergessen. Mein Arbeitgeber macht das nicht, der würde sich ärgern, wenn ich so viel mache. Hast du eigentlich Gleitzeit? Ja. Gleitzeit? Ja. Ist die Zeit, in der ich rutschen bin, oder was? Ja, ja, ich habe Gleitzeit. Ja. Aber was machen die Leute, die keine Gleitzeit haben und in ihre Bahn verpassen, nur weil die so lange kontrollieren? Ja gut, Gleitzeit kannst du natürlich nur in Berufen machen, wo geht, du jetzt nicht, ne, also ein Busfahrer mit Gleitzeit wäre ein bisschen blöd. Bei der Deutschen Bahn, glaube ich, haben die Zugführer Gleitzeit. Das glaube ich nicht. Also ich glaube es, muss dir nur mal die Verspätung angucken. Also es sieht da manchmal schon so aus, als wenn die Gleitzeit haben. Ja, man weiß es nicht. Ja. Nee, und jetzt die Verbindung zum Beispiel von der U5 zur U2, das ist ja irgendwie getimed. Da hast du ja, glaube ich, 2 Minuten, um da hochzurennen oder so. In der Richtung. Keine Ahnung, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile so alt, dass ich... Ich habe auch mal einen Bericht gesehen, ich renne nach keiner U-Bahn mehr. Versuchen zu time. Ja, das möchte ja wohl sein, ja. Genau. Nee, ich renne nach keiner U-Bahn mehr. Weil in Berlin ist es auch nicht nötig. Guck mal, du hast irgendwie 5-Minuten-Takt. Ich war letztens in Pankow bei einer Geburtstagsfeier. Ja, na gut, Pankow. Wenn ich da die Bahn verpasse, stehe ich erstmal eine halbe Stunde. Ist ja nun auch nicht mehr ganz Berlin. Dann stehst du da erstmal eine halbe Stunde. Ja, nee, das stimmt. Es gibt Ecken in Berlin, wo kaum Menschen leben. Da fährt die Bahn noch mal ein bisschen seltener. Was mir zu der Bahnkontrolle aber noch einfällt. Also ich hatte vor kurzem dann zufällig von einem Anwalt, der im Internet recht bekannt ist, der Herr Vetter, ich weiß ja nicht, wie er mit Vornamen heißt. Egal, der hat einen Videopodcast, wo er so ein paar Dinge erklärt und hat er unter anderem erklärt, wenn man zum Schwarzfahrer abgestempelt, also wie man sich verhalten muss, die Schlagzeile war irgendwie zum Schwarzfahrer abgestempelt oder so. Und da hat er so erzählt, dass man bei einer Fahrkartenkontrolle nicht mit aussteigen muss. Musst du nicht. Die müssen dich, wenn du sagst, nein, ich bleib hier sitzen, ich muss mein Ziel erreichen, müssen die sich in der Bahn kontrollieren. Und genauso musst du halt auch nicht mitfahren. Ne? Du kannst sagen, nee, ich muss jetzt hier raus, dann müssen die mit dir aussteigen. Ja. Ne? Und du kannst, also er hat das jetzt überzogen dargestellt, du könntest rein theoretisch, wenn sie dich halt zwingen auszusteigen, obwohl du es nicht musst, könntest du sie um Schadensersatz fordern, wenn du einen wichtigen Termin deswegen verpasst. Ja. Ja, fand ich sehr grotesk. So. Und er hat einen Tipp gegeben, er sagt, es geht ja, glaube ich, zum Beispiel auch, habe ich mal gelesen, du kannst wenn du jetzt Architekt oder irgendwie sowas bist, wo du halt wichtige Entscheidungen treffen musst, einen wichtigen Termin hast und wegen einem Autounfall oder so wirst du halt, schaffst du es halt nicht und dann kriegt die Firma irgendeinen Auftrag nicht oder so, kannst du auch Schadensersatz klagen. Ja. Das ist halt dann richtig teuer bei Großprojekten oder so. Er hat ein Großprojekt, ja. Er hat einen wichtigen Tipp gegeben, er sagt, nicht wegrennen. Weil dann dürfen die körperlich werden oder keine Ahnung. Ja. Und dann, wenn der dann sagt, der Fahrkartenkontrolleur, er hat jetzt Kopfschmerzen, kann 2 Wochen nicht arbeiten werden, dann wird es für einen selber teuer. Er sagt dann lieber die 40 Euro zahlen und dann ist gut. Ja, irgendwas hatte ich aber gerade eben noch. Ja. Nein, da mit dem Rechts. Na, komm nicht drauf. Okay. Fällt mir bestimmt wieder ein. Weil ich den Mund leer habe. Ja. Auf jeden Fall mal interessant zu. Ja. Also ich fahre ja eigentlich selten nur noch Bahn. Und also ich wurde seit Januar, wo ich die Karte habe, ein einziges Mal kontrolliert und ich fahre ja wirklich regelmäßig. So ist das. Bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Aber ich dachte mal mit diesem Bluetooth-Schnittstellen, diesen, wie heißen die? Touchpoints sind das. Also was, wie jetzt aber das, da steht Touchpoint dran. Ich dachte, was immer irgendwie, man gibt so eine App irgendwie, sag ich mal, und man tippt ein, was man haben will und dann wird das irgendwie auf die Handyrechnung gebucht. So dachte ich, wäre das. Oh, keine Ahnung. Ja. Aber wie, sag ich mal, wollen die das dann kontrollieren? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das System funktioniert. Also ich weiß ja, ehrlich gesagt nicht, wozu das da ist. Ich irgendwie schnell gegoogelt, aber hatte dann irgendwie... weiß ich nicht, hat mich mal interessiert. Ja. Ja, ein anderes Verkehrsmittel, mit dem ich viel Spaß hatte, hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt. Auto? Nee. Motorrad? Größer, schneller, 800 Stundenkilometer, 200... Ach so, Flugzeug, ja. Flugzeug, genau, ja. Ich war, warte mal, ich nutze mal kurz den Moment, um mich zu sammeln. Jetzt habe ich mich leiser getreten, ich wollte dich leiser treten. So, ja, um dein Mikro kurz anzupassen. So, jetzt kannst du dich nochmal bedanken. Danke. Ja. Genau, ich war in Salzburg gewesen und da bestand die Nötigkeit, natürlich auch wieder nach Hause zu kommen. Geflogen bin ich von München nach Berlin. Ja, gibt es da keine Direktstrecke? Doch, von Salzburg nach Berlin gibt es auch, aber da fliegen Flugzeuge sehr, sehr selten. Okay. Und der Grund war ja der, dass ich den Hinflug, weil ich in München eingesammelt wurde, habe ich den Rückflug halt auch gleich so gebucht. Ach so. Weil mir wurde auch gesagt, ich werde dann wieder von Salzburg nach München gebracht. Hat die nicht sogar ein anderes Kennzeichen da mit dem Leihwagen? Das war kein Leihwagen, das war ein Dienstwagen gewesen. Also, ja, war ein Dienstwagen. Aus dem Norden. Mal. Ja, ja, genau. Hannover. Wir sind die Hannover-Berlin-Connection. Okay. Ja. Ja, da hast du wahrscheinlich sofort geguckt, was das für ein Auto ist, ne? Ja, mal so auf die Schnelle. Also. Ja. Das war irgendwas Teures, glaube ich. Das war auch ein BMW. Ein größerer. Und auf jeden Fall war es so gewesen, die Story, ich habe es ja schon ziemlich breit ausgeladen, schon an verschiedenen Ecken, ich hatte ja genug Zeit. Ja. Also ich habe ich habe dich noch gefragt, ob du noch Strom hast. Auf den Punkt gebracht habe ich 20 Stunden in München verbracht. Ne? was damit zusammenhing, dass ich, also... Hast du der Reinigungskraft die Steckdose geklaut? Ja, sozusagen, ja. Nee, es ist, das ist ganz witzig gewesen. Du merkst, dass das Handy nicht mehr unendlich lange hält. Also es ging so, zum Abend hin haben sämtliche Leute, die halt auch wie ich auf dem Flughafen München festhingen, irgendwie versucht, irgendwo Strom herzubekommen. witzig war, eine Woche Luft gefuchtelt. Ich hab mich gewundert, warum auf einmal viele Leute, die hatten ihr Handykabel in den Rucksack verlegt, wo ich dachte, hä? Ja. Haben die ein Batteriepack dabei oder was? Und in Wirklichkeit hatten die einen Laptop da drin. Ach so. Die haben am Laptop, weißt du, der Laptop hatte dann halt noch Strom und dann haben sie am Laptop ihre Handys alle aufgeladen. Ja, nee, aber wie es passiert, ganz einfach, um 15 Uhr wäre mein Flug von München nach Berlin gegangen. Ja. Den habe ich mit Biegen und Brechen bekommen, weil es war Stau, weil es ein bisschen geschneit hat, war halt Stau gewesen und wirklich mit Biegen und Brechen eine Viertelstunde zu spät am Flughafen angekommen und bin aber noch reingekommen, ja. Und dann saß ich da und feierte halt schon mein Glück, dass ich es geschafft habe und dann ging es halt richtig bergab. Irgendwie wurde dann gesagt, dass der Flug 2 Stunden später geht. Und dann ging er gar nicht. Dann musste man alle aussteigen. Im Flugzeug. Also das Boarding war ja schon verspätet. Also dadurch hatte ich Glück, dass ich noch mit ins Flugzeug gekommen bin. Und dann saß man da auch noch eine Weile. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie lange. Ich kann mich nur erinnern an die Aussage, der Flug wird 2 Stunden später gehen. Ja. Und dann hieß es aber eine Weile später, das waren noch keine 2 Stunden vergangen, alle aussteigen. So, und dann saß man draußen und dann dachte man, okay, jetzt steigen wir gleich wieder ein. Und dann hieß es auf einmal, der Flug, der ist, glaube ich, gestrichen. Also das wusste man dann auch nicht so genau und dann war er irgendwie doch gestrichen. Und dann bin ich schnell zum Schalter gegangen, habe umgebucht. Ja. Das Problem war, ich konnte nicht umgebucht werden, weil ich war in dem anderen Flugzeug noch eingecheckt. Ja. Ja. Wie alle anderen Fluggäste auch. Was hieß, dass sie telefonisch jeden einzelnen Fluggast erst auschecken lassen mussten, weil die Maschine war ja gecancelt. Das müssen die dann mit jeder Maschine machen? Ja, normalerweise machen sie es so, dass das ganze Flugzeug auschecken dann in dem Moment, weil der ist ja gecancelt. Das heißt, da ist keiner mehr eingecheckt. Eben. Die machen, das gibt 2 Schritte. Einmal das Deboarding, das heißt, okay, es ist registriert, dass ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin. Ja. Und dann das Auschecken heißt, ich bin also komplett von dem Flug, aus dem Flug raus. Ja, ne? Ja, und das war halt noch nicht geschehen. Jetzt hatten die mich telefonisch da raus. Das hat auch eine Weile gedauert. Der musste rumtelefonieren. Und der nächste Flug wäre um 16.30 Uhr gewesen. Den hätte ich gerade noch so gekriegt. Und dann sagt er so, jetzt habe ich sie ausgecheckt. Ja. Wollte buchen, sagt, jetzt ist der Sitzplatz weg. Und ich dachte, oh scheiße, ey. Um 14 Uhr wollte ich weg. Eigentlich wollte ich um 16.30 Uhr ja schon zu Hause sein. Ja. Gut. Hieß also, die 16.30 Uhr Maschine, die er mir schon mit 18 Uhr angekündigt hat, konnte ich auch nicht nehmen, habe ich den 18.55 Uhr Flug gekriegt. Das heißt, statt 15 Uhr weg, um 18.55 Uhr weg. Ja, der garantiert auch verschoben würde. So, dann guckte ich schon auf die Tafel und sah, der 16.30 Uhr Flug gecancelt. Na Gott sei Dank hat er mich nicht reingekriegt, weil dann wäre ich ja dann erst raus und hätte wahrscheinlich den 18.55 Uhr Flug nicht bekommen, weil der schon voll gewesen wäre. Also habe ich mich gefreut, zweite Mal Glück gehabt an dem Tag, die 18.55 Maschine. So, dann war Boarding gewesen. Das zog sich dann ewig hin und dann stand ich halt da so zwischen Mitreisenden und sagte, naja, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Guckt mich an, ich sage, ja, ich bin schon seit 15 Uhr. Was, seit 15 Uhr? Ne, war ja mittlerweile 19 Uhr gewesen. Ja. Sag, ja, habe auch schon im Flugzeug gesessen. Und dann wohnt ja, was muss man dann machen? Wo ich dachte, oh, jetzt fragen sie schon sicherheitshalber vor, ne? Ja, bin in den Flieger rein, sitze im Flieger. Wir müssen draußen nach dem Taxi winken. Wartete. Das Einsteigen hat schon ewig gedauert, ehe der Bus kam, wegen dem bisschen Schnee. Es hat halt so ein bisschen geschneit und so. Und dann stand ich da. Also wirklich nur ein bisschen oder richtig doll? Es hat stetig geschneit, sag mal so. Also es hat den ganzen Tag durchgeschneit. Aber nicht wirklich nicht dicht, das hat's ja bei uns auch, sondern so leicht. Also ich habe es als leichten Schnee empfunden. Ne? Ja. Aber die haben schon ordentlich Schnee weggeschafft. Also da sind riesige Kolonnen an Schneeschiebern langgefahren. Dann so Flüge, die den Schnee, den zusammengekehrten, dann auf LKWs so echt, rauf über Rohr. Ja, ja. Ich dachte, die schieben das alles bloß an die Seite oder so. Nee, haben dann Seite geschoben und dann sind diese Dinger da lang gefahren und haben über ein Rohr das dann so in LKWs, wie man es von Mähdreschern kennt. Ja, ne? Wahnsinn. Ja. Und dann stehst du da halt auf dem Rollfeld und der Bus ist nicht mehr da, mit dem du da hingefahren bist und da kannst du dich da frei bewegen. Ich war total, ich hätte da spazieren gehen können. Wir standen so neben so einem Propellerjet. Ja. Ne? Also fand ich total interessant, dass man da, das hätten die gar nicht mitgekriegt, wenn ich da nicht mit eingestiegen wäre. Ja. Ja, und auf jeden Fall saß ich dann im Flugzeug. Und dann verzögerte sich das irgendwie alles und mir kam das schon so bekannt vor. Und dann hieß es, naja, wir machen jetzt erstmal den Service, also hier erstmal Essen verteilen am Boden. Ja. Ne? Also das heißt, wir haben Flugzeugfliegen gespielt, ne? Wo ist das Essen durchgegangen und die Getränke. Und die steht gerade neben mir. Ich hatte ja nun seit 15 Uhr nicht getrunken und es war 19 Uhr, also mittlerweile muss irgendwie 20 Uhr fast gewesen sein. Und steht neben mir und da sagt der Captain durch, den Service bitte einstellen, wir steigen alle wieder aus. So, dann sind wir alle wieder ausgestiegen, zurück im Flughafen gefahren, Flug ist gestrichen. Ich wusste, also das war der Punkt, an dem ich nicht wusste, was ich machen sollte. Also da dachte ich, was soll ich jetzt machen? Es war mittlerweile 21 Uhr, als ich aus der Maschine raus war. Ja. Nochmal zur Erinnerung, um 15 Uhr wollte ich abfliegen, um 21 Uhr war ich schon, ja. Und ich dachte, mittlerweile sind 3 oder 4 Berliner Maschinen ausgefallen, es wird ja nicht besser. Ne? Und ich wollte gerade sagen, die Leute, die ja denn. Und die fliegen ja nicht die ganze Nacht durch. Ja. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe mich an die Schlange erstmal gestellt. Die Schlange war diesmal so lang. Also ich habe mich hinten angestellt einfach. Ja, und dachte, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Hab mich erstmal hingestellt, dachte, jetzt machst du dir lieber in der Schlange Gedanken, weil wenn du dich da nicht anstellst, dann hast du verloren, ne? Dann stehst du noch länger. So, und dann kam schon, hast gemerkt, haben sich nur die ersten Krüppchen gebildet, also so, dass halt Passagiere so miteinander so sagen, was machen sie denn, was haben sie denn jetzt vor? Hm. Und dann kam da ständig so ein Typ an, der meinte mal, würden sie mit dem Mietwagen mitfahren? Ich würde einen Mietwagen nehmen und so. Hm. Und dachte ich, na, auf der Straße kann das ja auch passieren, ne? Also das ist ja dann eigentlich im Stau stehst. Kannst im Stau stehen, ja. In Thüringen oder so, da standen die Leute ja 12 Stunden im Stau. Ja, wo ich mir denke, wie kann denn sowas sein? Da können die das nicht über Abfahrten ableiten oder so? Ja. Ich meine, wird zwar dann auch voll, aber dann stehen die Leute wenigstens nicht. Weil wenn du jetzt wirklich mal nur von der Arbeit kommst oder so, ich bin ja auch schon mal mit dem letzten Tropfen nach Hause gefahren, aber wenn du dann noch im Stau stehst und dann springt das Auto nicht mehr an, dann kannst du auch nicht mehr heizen. Und ja. Nee, um Gottes Willen bloß nicht. Also da habe ich gleich gesagt, das Problem hier im Flughafen ist erstmal ein kleineres. Ne? Ja. So, Zug, da hatte man dann auch schon recherchiert, so in der Schlange, in der langen, ne, war ja noch Zeit. Ja. Zug wäre gewesen, irgendwie mit 3-mal umsteigen, wo ich dachte, ey, wenn, und dann so Bummelzug, weißt du? Ach so. 8 Stunden, von München nach Berlin fährst du ja. Wenn du Verspätung hast, dann kriegst du einen Anschluss. Ja, dann dachte ich, dann bist du irgendwo in der Walachei und auf dem kalten Bahnhof habe ich schon mal viel Zeit verbracht, möchte ich auch nicht. Auch nicht schön, ja. Ja, stand halt, und da war ich echt hilflos. Ich dachte, was soll mir der jetzt an der Schlange, wenn ich vorne am Schalter stehe, was soll der mir sagen? Ja. Der sagt, ja, sie können morgen um, weiß ich nicht wann, fliegen und dann ist nicht mal sicher, ob der Flieger geht wegen dem Wetter. Also ich wusste, Hotels waren gar nicht mehr in München zu kriegen. Ja, war ja klar. Weil Messe war. Ach so, auch schön. Ja, Messe war gewesen. Ja, dann habe ich schon so mitgekriegt. Warst du so wie beim Film Terminal? Kennst du den? Ich dachte, das wird so enden. Ich dachte wirklich, das wird so enden. Ist ja auch fast. Ja. Und dann habe ich schon mitgekriegt. Die verteilen ja dann also du hast die Chance umzubuchen bei den Flug. Ja. Also auf eine andere Maschine. Ja. Du kannst aber was ist, wenn das jetzt nächsten Tag es ist? Dann pennst du da auf dem Flughafen. Ja. Ja. Du kannst einen Voucher bekommen für einen Mietwagen. Hm? Damit zahlen die quasi den Mietwagen. Ja. Oder einen Voucher für den Zug. Ne? Ja. Das sind so die drei Optionen. Aber eigentlich auch Hotel, ne? Aber wenn nichts mehr ist, gut, dann... Nee, Hotel haben sie von vornherein gesagt, also sie haben gesagt, Hotels sind nicht mehr, das ist das eine. Und das andere, also sie haben gesagt, höhere Gewalt haben sie gesagt. Bei deiner Schwester war es so, da war der Flieger überbucht. Ja. Ja, aber da haben sie gesagt, höhere Gewalt, wir bezahlen keine Hotels. Und da habe ich gesagt, können Sie wenigstens was so trinken? Ich bin seit 15 Uhr auf dem Flughafen hier. Ja. Ich möchte irgendwas trinken. Es hat ja auch nicht mehr offen gehabt um 21 Schön. Uhr. Ne? Ja, und dann haben sie gesagt, ja, wir besorgen so Getränke und so. Und dann kamen sie irgendwie mit zwei Kisten an. Und jetzt musst du überlegen, das waren ja nicht nur diese vier Berlin-Flieger. Ja, ja. Hamburg ist ausgefallen, Düsseldorf ist ausgefallen, Paris ist ausgefallen. Mit wem hast du dir die Flasche geteilt? Aber mit wie viel? Nee, ich habe Glück gehabt. Ich wurde dann die... Ach so, weil du gefragt hattest. Weil genauso ist es gelaufen. Und er hat mir eine Tüte gegeben mit Verpflegung. Also da war drin Wasser, war da ein Apfel oder irgendwas? Ich weiß nicht, irgendwie Keks oder so. Hat gesagt, tragen Sie es nicht so offen rum. Ja. Wir haben davon nicht so viel. Und dann kamen sie irgendwann mit zwei Kissen raus, haben noch so Reste irgendwie verteilt. Da habe ich auch nochmal so ein 0,5 Liter oder 0,3 Liter Flasche Wasser abbekommen. Ja. Verrückt. Stand in der Schlange und dann habe ich schon mitgekriegt, also Voucher fürs Auto wurden noch, für Mietwagen wurden noch verteilt, aber es gab keinen Mietwagen mehr mittlerweile. Ja. So, und habe überlegt, ja, was machst du? Also, dann redet man halt so mit Leuten und dann, weil du halt auch echt so alleine gelassen da bist, ne, fangen sie an, eben diese Krüppchen zu bilden. Und dann hatte ich der Typ, der wegen dem Auto fragte, habe ich dann, dem habe ich gesagt, dass ich das halt Quatsch finde, mit Auto zu fahren. Und dann, nachdem es auch kein Mietwagen mehr war. Anscheinend ja alle anderen auch, sonst wäre ja nicht mehr da gewesen. Ja. Und, wir waren so drei Leute und die wurden immer weniger. Der eine sagte dann, ich kann hier in der Nähe von München unterkommen beim Kumpel. Der andere sagte, ich wohne hier in München. Ne? Und dann blieben wir halt übrig und mit zwei Mädels, die wir kennengelernt haben von einer Werbeagentur. Und dann sagte ich halt, also ich denke, das Sinnvollste ist, mit dem Zug zu fahren, aber nur mit einem, der durchfährt. Ja. Und das fährt ein ICE von Berlin nach München, oder umgekehrt von München nach Berlin. Und ja, da waren wir uns eigentlich relativ einig, dass wir das so machen werden. Die Mädels haderten noch mit sich, weil sie eigentlich mit dem Flieger fliegen wollten. Und die hatten auch eine Übernachtungsmöglichkeit in München eventuell. Ja. Und da muss man abwägen, wa? Dann war ich rate, wann ich dran war? Ich weiß es nicht. Um 0 Uhr. Ich habe von 21 Uhr bis 0 Uhr in der Schlange gestanden. Um 0 Uhr war ich dran. Krass. Was hast du denn bei den anderen mitgekriegt, die sind vor dir dran? Achso, man kriegt da nichts. Ja, die sind dann doch, ja, dann habe ich mitgekriegt, 7 Uhr Flug, die haben die auf den 7 Uhr Flug gesetzt, wo ich dachte, ja, wer weiß, ob der fliegt. Ne? Dann habe ich mitgekriegt, war mittlerweile der 12 Uhr Flug. Dann kam der Typ, dem ich so erzählt hatte, beim Boarding, ja, ich habe schon mal in der Maschine gesessen, der kam dann an und sagte, ich habe einen Voucher für einen Mietwagen. Ich sage, ich habe vor einer Stunde gehört, dass es keine Mietwagen mehr gibt. Der guckte mich mit großen Augen an und der Tatsache kamen halt Leute an und sagten, ey, kam auch mit dem Voucher an für Mietwagen und sagen, die haben keine Autos mehr. Stellte der sich wieder an. Aber ist ja auch toll, wenn du dann so was wie ein Smart kriegst, wa? Ja, egal. Also wegen der Wetterlage und dann wegen der mit der kleinen Kiste. Nee, und dann, als ich dran war, also die vor mir, die waren dann die beiden Mädels dran, die bekamen den 14 Uhr Flug angeboten, wo ich dachte, ey, von 0 bis 14 Uhr, was soll ich denn auf dem Flughafen machen? Ja. 14 Stunden auf dem Flughafen. Da bist du ja arm danach. Hast du irgendwie. Erstmal ist es ja sau teuer, war, wenn die da was tun. Und da war für mich klar, nee, ich fahre mit dem Zug. Ja, und da habe ich mir einen Zug-Voucher geben lassen. Der Anwalt hat sich auch eingeben lassen. Ja. Und dann sind wir zum Flughafen, zum Hauptbahnhof gefahren. Mit öffentlichen oder was? Nee, haben uns ein Taxi genommen. Und das ist ja auch so. Bezahlt denn? Das ist aber so, dadurch, dass es alles Geschäftsreisende waren, weißt du, du nimmst die Quittung, gibst die Quittung ab und dann ist es gut. Ja. Und dann habe ich beim Taxistand, waren halt auch schon Schlangen und dann hatte ich da zwei angehauen, ich sage, ihr wollt da bestimmt zum Hauptbahnhof und dann sagten die ja. Da habe ich gesagt, alles klar, wir kommen mit und dann losen wir im Auto aus, wer die Quittung bekommt und bezahlt. Ja. Weil teilen ist Quatsch, ne? Weil du kannst, ob nun einer eine 60-Euro-Quittung abgibt, alleine gefahren, hätte die auch bezahlt, ne? Ja, und dann saß man halt in dem Taxi zu viert, hinten gezwängt und wo ich dachte, ey, scheiß drauf, dafür, dass es bezahlt worden wäre von der Firma, hättest du auch doch ein einzelnes Taxi, aber wer weiß, ob das neu geklappt hätte, weil in München war mittlerweile auch die Straßen voll Schnee. Ja. Ja, wir haben vom Flughafen bis zum Hauptbahnhof sind es über eine halbe Stunde. Und ich habe es ja auch gemerkt, das war ganz schön glatt stellenweise. Ja, mittlerweile, der Taxifahrer hatte uns dann angeboten, uns, oder da war noch ein Hamburger mit dem Auto, uns nach Hamburg zu fahren, beim Taxi. Schön. Von München. What? Ja, 1000 Euro. Oh. Er sagte, ihr könnt euch ja durch vier teilen. Ich sage, nee, so lange kennen wir uns noch nicht, dass ich jetzt mit nach Hamburg fahre. Ja. Nee, und dann, wir haben bezahlt 60 Euro für die Taxifahrt. Ja. Ja, und dann saßen wir am Hauptbahnhof. Achso, wer hat er nur verloren? Der musste ja nicht weiter. Der Hamburger hat es bezahlt. Ja. Der hat gesagt, hier, er setzt es ab und also er gibt die Quittung in der Firma ab und dann ist gut. Die war noch zu zweit von einer Firma. Achso. Ja. Ja, und dann saß ich fast 5 Stunden auf dem Hauptbahnhof, weil der Zug ging. Ne? 0 Uhr habe ich meinen Voucher bekommen, um 5 Uhr ging der Zug erst. Ja, und auf dem Bahnhof war arschkalt. Also ich muss sagen, der Münchner Hauptbahnhof ist ein Loch. Das ist ein Kopfbahnhof, aber das ist ein Scheißloch. Also da ist es kalt, da zieht es, da sitzt Pack rum. Kopfbahnhof heißt, der hat Gleise gehen nur in eine Richtung raus. Ach so. So wie Leipzig ungefähr. Aber nur halb so schön wie Leipzig. Und der einzige warme Raum ist natürlich der, wo auch die ganzen Obdachlosen drin sitzen. Das heißt, man hat sich dann irgendwann dazu gesellt. Also entweder frieren oder pisse ich dann. Und dann, das ist halt so, die Bahn hat halt extra so einen Wartesaal, ne, wo man sich aufhalten kann, der halt beheizt ist. Und der wird da eben nachts um 2, wird der halt von Obdachlosen als Schlafstätte genutzt. Ne? Und da saß du dann zwischen lauter Geschäftsreisen, zwischen Obdachlosen und Jugendlichen, die kein Zuhause haben, in diesem warmen Wartesaal und die Luft, die war so schön, dass ich beim ersten Mal reingehen überlegt habe, ob ich nicht gleich wieder rückwärts rausgehe. Aber ja, und dann sitzt du da 5 Stunden, also fast 5 Stunden, waren es ja mittlerweile nicht mehr 5 Stunden, 4 Stunden nur ungefähr, sitzt du dann da auf diesem Bahnhof rum und dann kam der Zug. 7 Stunden nach Berlin mit dem Zug. Ja. Und der ist ordentlich durchgefeuert, oder? Und wer sitzt vor mir? Der Typ, den ich beim Boarding noch erzählt habe, dass ich in der Maschine schon mal gesessen habe, dem ich erzählt habe, dass sein Voucher wahrscheinlich total wertlos ist. Ja, und er sah mich und er sagte, oh nee, nicht der. Ey, wenn du nächstes Mal ins Flugzeug einsteigst, sagt er zu mir, dann steige ich nicht ein. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und ich habe echt kein Auge zumachen können. Ich bin zum Beispiel gar nicht so stressig im Flugzeug. Also klar, okay. Immer. Ja, stressig ist es eigentlich nicht. Also wenn es flüssig läuft, dann ist es eigentlich kein Stress. Ja, okay, gut, halt immer diese Sicherheitskontrollen, blauen Keks und so. Aber ich sage ja, ich kenne jetzt keine Luftlöcher. Ich kenne jetzt so einen Quatsch mit Überbuchen nicht. Ich kenne jetzt so einen Quatsch mit höherer Gewalt nicht. Und kannte ich vorher auch nicht. Einsteigen, fliegen und ankommen. Ja. Normalerweise ist es auch so. Ja, normalerweise aber. Und die Sache ist ja die. Jetzt, wenn du. Witzig wäre gewesen, hätten sie im Flieger gezeigt, diesen neuen Film mit Denzel Washington, hier Flight. Jetzt stell dir mal folgende Situation vor, welches ist eigentlich mein Glas, das hier, ne? Ist egal, ich habe noch nichts getrunken. Dann ist das meins. Stell dir mal folgende Situation vor, du stehst um 0 Uhr an diesem Schalter. Du hast die Option, um 5 Uhr mit dem Zug 7 Stunden lang zu fahren und bist um 12 Uhr in Berlin. Wenn es klappt. Ja, okay, das nämlich ist ja auch noch, ne? Bahnverspätungen und so, ne? Und wenn dann eine Flocke so, die zweite Option ist, um 7 Uhr mit einem Flieger zu fliegen, der nur 1,5 Stunden fliegt. Oder aber nicht weiß, ob der wirklich fliegt. Oder der nicht fliegt, der möglicherweise dann erst um 12 Uhr fliegt. Ja. Also es ist schon eine scheiß Situation, weil diese 7 Stunden Zugfahrt und diese 5 Stunden auf den Zug warten, die sind so abschreckend. Also es war echt eine schwere Entscheidung. Da habe ich wirklich 3 Stunden nicht, mit mir gerungen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich geht. Ich habe mal gehört, da ist von einem, den ich damals gelernt habe, der Bruder ist im Zug eingepennt und ist dann in Prag wach geworden. Ja, doch, das geht, natürlich geht es. Ja, aber kontrolliert da keiner mal irgendwie natürlich kontrollieren Pässe die, oder also Pässe weiß ich nicht, aber Fahrkarten kontrollieren die und ich, also ich. Ja, dann muss man ja zwischendurch schon mal wach werden. Ich bin zu Bundeswehrzeiten. Genau, und der war nämlich auch bei der Bundeswehr. Also der, mich haben sie einmal bei Bund, also mindestens einmal nicht kontrolliert. Da weiß ich, also das habe ich auch so mitgekriegt, wenn ich mal wach war, wenn dann ein Kamerad geschlafen hat. Dann haben sie ihn schlafen lassen, weil die haben gesehen, hier sind 5 Bundeswehrsoldaten. Der hat dann logischerweise auch, da ist ja nichts zu lochen oder so. Ja. Der zeigt halt deinen Ausweis vor und dann sagen die, alles klar, ne? Also unter den Umständen kann ich mir das vorstellen, dass es nicht geweckt ist, aber unter normalen Umständen glaube ich aber das nicht. Die sehen in Deutsch einfach. Ja, mit aber ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen. Was? Dass du da nicht wach musst? Dass sich da keiner wach macht. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich weiß bloß, dass der Azubi, also mit dem ich zusammen gelernt habe, der wurde von der Bundeswehr angerufen, ob der weiß, wo sein Bruder steckt. ist er in Uniform gefahren, dann haben sie vielleicht wirklich nicht wahr gemacht. Also wenn er in Uniform gefahren ist, kann es schon sein, dass ja, wenn du obwohl, schon nicht mehr in Deutschland bist, dann müsste ich ja mal einer wach machen. Du darfst ja. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich durfte, habe ja auch Urlaub gehabt während der Bundeswehr. Ich durfte im Ausland mich nicht als Soldat zu erkennen geben. Das heißt, ich durfte im Ausland nicht meine Marke mitnehmen. Die solltest du ja sonst immer dabei haben. Ja. Aber im Ausland durftest du nicht mitnehmen. Ich weiß es nicht. Ich bin damit nicht aus. Aber ich, wenn die sehen, da sitzt ein Bundeswehr. Ja, okay, jetzt weiß ich nicht, ob der Uniform hatte. Komisch. Ja. Ja. Aber einerseits müssten sie dann kontrollieren und zweitens müssten sie ja, wenn der Uniform anhat, dann mal wach machen, dass er schon zu weit ist. Also ich konnte. Aber das könnte dir auch passieren, oder? Wenn er, oder ist denn Endstation Berlin? Nee, der ist nach Hamburg weitergefahren. Da hatte ich auch Sorge gehabt. Nee, der ist weitergefahren nach Hamburg. So nach so vielen Stunden. Ja, nee, aber ich konnte echt nicht schlafen. Ja, also das war so, das war so ungemütlich gewesen. Nee, also mit dem Voucher war schon perfekt, weil das ist eine Fahrkarte. Ja, ja. Also ey, um 5 Uhr. Wer fährt um 5 Uhr bitte schön von München nach Berlin? Weiß ich nicht. Bestimmt einige. Warst ja bestimmt nicht alleine. Doch, es war eigentlich hätten sie durchsagen müssen, wir begrüßen die Air Berlin Passagiere an Bord unseres Zuges. Wir werden heute mal so mit Fluggeräuschen ganz unterlegen. Liebe Passagiere von Air Berlin, der Service wird nicht durch den Zug gefahren kommen. Bitte gehen Sie dazu ins Bordrestaurant im vorderen Teil des Zuges. So hätten sie es eigentlich machen müssen, so in der Art. Ja. Nee, war sehr aufregend. Also wie gesagt, ich habe in der Zeit nicht geschlafen. Ich war wirklich, ich bin um 7 Uhr am Tag vorher aufgestanden und und bin um 13 Uhr zu Hause gewesen. Ja, also mehr als 24, 30 Stunden irgendwas in den Dreh. Und war den Tag vorher schon durch meinen geschäftlichen Termin, der ging bis 23 Uhr. Auch so habe ich so wenig geschlafen und ach, das war schon. Ja, aber muss man mal erlebt haben, kann ich nur empfehlen. Und was ich genial finde, ist halt diesen Zug-Voucher, weil du kannst wirklich, du setzt dich einfach in den Zug ein, fährst damit. Das ist eine Fahrkarte, die gilt überall hin. Voucher klingt so merkwürdig. Also na hier, kennst du doch von deiner Schwester, die macht Hotel-Voucher, ja, Gutschein. Kenn ich nicht. Warte mal. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt holt das. Jetzt kriege ich es endlich mal zu sehen. Er hat sogar fast griffbereit. Ich werde ja verrückt. Ja, sah jetzt so nach Arbeitsagentur aus. Genau, ich habe meine ganzen Unterlagen natürlich auch hier. Ne, das ist hier, hier steht es drauf. Good for Train. Hm? Gut für den Zug. ICE-Ticket, Air Berlin. Warte mal, jetzt wollte ich mal gucken. Ist das erste Klasse? Ein Erwachsener? Zweite Klasse. Nee, gilt nur für zweite Klasse, siehst du? Ja. Tja. 18. Januar 2013, abgestempelt von Air Berlin. MUC Airport Office. Und dann bin ich, pass auf, jetzt erzähle ich dir mal, wo ich lang gefahren bin überall. Also in 7 Stunden kommt man ja auch eigentlich relativ weit rum. Ja, hast du ein bisschen was Spannendes gesehen? Naja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe gekämpft mit mir, eigentlich wollte ich schlafen, aber es ging irgendwie nicht. So, jetzt es ging. Achso, genau. Wir waren ja zu mehr. Achso, ja, im Zug, zwischen den Sitzen. Ach so, Strom. Ja, im Flughafen auch. Im Flughafen haben wir auch eine Steckdose gesucht. Da habe ich mich noch mit einem Sicherheitsmann unterhalten, der erzählte mir, dass sie zwischenzeitlich schon 70 Feldbetten besorgt haben, wo ich dachte, 70 Feldbetten für 160 ausgefallene Flieger. Für jeden Piloten ein Bett wahrscheinlich. Ja. Haben sie aber auch wohl so gemacht, dass man nur so, wer fragt, dem wird es gezeigt. Also, ich bin losgefahren in München Hauptbahnhof über München-Pasing, Augsburg, Donauwörth, Treuchtling, dann kommt der Nürnberger Hauptbahnhof, Lichtenfels, Saalfeld, Jena, Leipzig, Lutherstadt, Wittenberg, dann kommt Berlin-Südkreuz, Berlin-Hauptbahnhof, Berlin-Spandau und dann kommt schon Hamburg-Hauptbahnhof und spätestens dann hätte ich gemerkt, ich muss nochmal in die andere Richtung zurückfahren. Nee, so viele Stationen sind es nicht. Aber es ist halt. Mit welchem Tempo ist er nicht fahren? Ordentlich schnell? Nee, 170 war so das Höchste, was mir aufgefallen ist. Und Verspätung lag bei 10 Minuten. Hammer. Hast du nicht erzählt, 7 Stunden von 5 bis. Ja, ja, aber 10 Minuten Verspätung nur. Auf ach diese so, 7 bei, Stunden. Achso, weil wir in München arbeiten. Nee, der Zug ist. Der Zug hat eine Verspätung reingefahren von 10 Minuten. Er war 10 Minuten später in Berlin als geplant. Weil du meintest irgendwie, du bist 13 Uhr nicht gekommen. Achso, 13 Uhr warst du zu Hause. Hier, ja. Der, ist, also, der war um 12 ungefähr. Warte mal, kann ich dir ganz genau sagen. Nein. Also. Hast du Protokoll geführt? Nee. Berlin Hauptbahnhof war der 12.08 Uhr und von da ungefähr noch mal gut eine Stunde war ich hier. Ja. Und da habe ich erstmal was gegessen, habe mich in die Wanne gehauen, habe was getrunken und dann habe ich ins Bett gelegt, eine Stunde. Ja. Verrückt, verrückt. Verrückt, verrückt. Und jetzt kommt's. Ich hatte für die darauffolgende Woche einen Termin in Köln, in Köln, ja. Und wie ich zu Hause den Fernseher anmache, also nachdem ich diese Stunde geschlafen habe, Fernseher anmache, höre ich doch, dass in Frankfurt gerade Streik ist. Den Tag vorher war in Hamburg Flughafen Streik gewesen und dachte ich, oh Gott, Frankfurt war nicht Streik. Frankfurt war Ausfall wegen Wetter. Auch, wo ich dachte, oh nein, jetzt zieht das Wetter darüber, ich muss die Woche noch nach Köln und dann passiert mir das nochmal. Ja, dann wurde der Köln-Termin aber abgesagt und dann war witzig, habe ich diese Woche gehört, dass an dem Tag, wo ich nach Köln geflogen wäre, hat Köln gestreikt. Ja, Glück gehabt. Verrückt. So, liebe Mitarbeiter vom Köln Flughafen, ich bin Ende Januar, Anfang Februar in Köln. Also vielleicht schiebt das einfach dahin. Mein Kollege, ich möchte das einfach mal mit einem Kollegen zusammen erleben. Ja. Aber vielleicht gibt es ja dann noch Probleme, wenn BER mal öffnen sollte. Na, der wird doch als Skaterbahn eröffnet. Eine Formel-1-Rennstrecke. Oder so, ja. Das habe ich mal über Tempelhof gehört. Was ich mir zwar nicht vorstellen konnte. Also das hieß einfach bloß so von der Formel 4, keine Ahnung, was das ist. Also dass die Strecke eigentlich nur sicher sein müsste. Würde reichen, Und schon könnte man denn da. Aber da frage ich mich auch. Ey, immer im Kreis ums Terminal rum. Ja, aber was ist wenn er so groß wie die Fläche ist, wo willst du da Lärm herholen? Ich war ja damals auf dem Sachsenring. Ja, da ist auch laut, ja. Genau. So, und die Eltern von meiner Freundin wohnen ja ungefähr Luftlinie 10 Kilometer entfernt. Man hat das noch gehört, ja. Boah. Zwar, wenn der Wind günstig stand, aber trotzdem. Also, das reicht schon ordentlich. Wir podcasten übrigens schon eine Stunde. Mal so zur Info. Zwischenstand, wenn ihr noch dabei seid. Nee, wir machen noch ein bisschen weiter. Wenn das euch jetzt zu lang ist, dann drückt einfach kurz den Pauseschalter und dann hört euch den später. Ich sollte mal am Anfang auch sagen, man kann auch diese schneller Abspulen-Taste drücken. Aber dann ist man ganz schnell durch. Da müssen wir aber jetzt langsamer sprechen, was wieder dazu führt, dass der Podcast noch länger wird. Dann hören noch mehr Leute unseren Podcast schneller. Also reden wir lieber schneller mit dem Leute. Ja. Genau. Was waren das? 1,5 mal. Hat das jeder MP3-Player? Was macht denn das nicht für jeder. Also was ich ja doof finde, irgendwie beim iPhone, ist es jetzt so, du sonst konntest immer so 30 Sekunden zurückspringen. Ja. Und jetzt kannst du bloß noch 15 Sekunden. Das heißt, das hämmerst du mal auf die Taste, wenn du mal kurz abgelenkt warst. Ja, wir erzählen die nächsten 15 Sekunden, was sehr interessant ist. Also es lohnt sich nicht mal, diese Taste zu verwenden. Ja. Ja. Ja, erzähl mal. Also war abenteuerlich. War sehr abenteuerlich. Also ich freue mich, dass ich es erleben durfte. Freust du dich schon auf den nächsten Flug? Natürlich, ich habe jetzt Flugangst. Ich habe jetzt Angst, dass ich mit dem Flieger nicht ankomme. Okay. Ja. Aber meistens ärgert mich, dass man mich um mein Essen und um mein Trinken beschissen hat. Echt? Wie beschissen? Dass das der Service nicht durchgeführt wurde bei mir. Das finde ich. Achso, und im Zug hättest du auch zahlen müssen. Natürlich, und da bezahlst du ja ordentlich. Okay, du musstest aber den Flug nicht zahlen. Das heißt, die haben deine Firma beschissen. Um dein Essen und dein Trinken. Na gut, wenn ich jetzt die Quittung einreiche, dann haben sie natürlich die Firma beschissen. Im Moment haben sie mich beschissen. Achso. Ja, ich werde die Quittung einreichen. Mal vorstrecken, ne? Nee, bei uns ist es so, da kriegt jeder Mitarbeiter, der auf Dienstreise kriegt, der kriegt 500 Euro in die Hand gedrückt und soll dann nur abgeben, was übrig bleibt. Aber ich dachte, die Firma bucht dann vielleicht den Flug und zahlt es dann direkt gleich. Achso, den Flug haben die bezahlt, ja. Ja. Das steht ja hier. Ich war sogar noch preiswert. Der Anwalt, mit dem ich geflogen wäre, eigentlich auch nicht. Also ich bin ja zwei Maschinen später, also wir hätten uns eigentlich nie gesehen. Der hat das Doppelte bezahlt, er hat um die 500 Euro bezahlt. Der hat es natürlich so gemacht, der hat gesagt, ich storniere den Flug und hat sich von dem stornierten Geld dann ein Zugticket geholt für 90 Euro. Bei mir wäre es so gewesen, dadurch, dass der Flug relativ preiswert war, hätte ich nur die Hälfte bekommen, weil ich hier nur einen Rückflug habe. Und dann hätte ich mir davon noch dann die Karte holen müssen, was dasselbe Geld gewesen wäre und den Stress dann noch an Fahrkartenautomat, die richtige Karte erwischen und da hatte ich keine Lust drauf. Ja. Und von daher passte das so. Warum musst du jetzt doppelt so viel zahlen? Ja, kurzfristig gebucht. Ach so, okay. Ja. Ja, so interessant. Also hast dann, schon, ja. Das war dann wie so eine, der Termin war geplant, das war wie so eine Vorstellungsrunde dann auch in dem Zug nachher, wo man dann so Ruhe hatte. Da hat dann halt so jeder erzählt, ja. Was er so macht beruflich und das war sehr interessant. Also interessant, wie man halt Leuten, die man überhaupt nicht kennt, wie man da so dann doch Dinge von sich offenbart. Ne? Also ja. Man war halt irgendwie durch diese Situation so miteinander verbunden. Neben mir saß eine feine Dame, ne? Ja. Und die meinte dann auch, ach, sie hat 80 Euro fürs Taxi ausgegeben und da musste sie sich erstmal einen Sekt holen, weil sie war total fertig wegen der ganzen Sache und hat sie mit ihrem Agenten telefoniert und weil sie wusste überhaupt nicht, was sie machen soll. Normalerweise wird sie mal mit Auto überall hingefahren und jetzt musste sie halt selber und so ein Püppchen also. Ja, das war eine ältere gewesen. Und die hat sich amüsiert, weil kam auch der Galgenhumor dann bei den Leuten hoch. Nachher war schon der Spruch gewesen, diese 7 Stunden im Zug verging ja wie im Flug. Ja, genau. Nee, war schon sehr interessant gewesen, hat Spaß gemacht. Sie haben auch gesagt, wir machen das jetzt einmal im Jahr, treffen wir uns genau in diesem Zug. Ja. Verrückt. Verrückt, total. Okay, kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Weißt du, was mir gerade mal einfällt? Nee. Wir sehen uns dieses Jahr gerade mal das erste Mal. Wir sehen uns das erste Mal. Wie war dein Weihnachtsfest? Wollte ich dich auch gerade fragen. Wie war dann so zwischen Weihnachten und Silvester? Also, wie war denn dein Weihnachtsfest? Ja, du hast zu Hause gefeiert in deiner neuen Wohnung. Nee, ich war in Chemnitz. Du warst in Chemnitz? Ja. Es war, war schön. Ja? Ja, war schön ruhig. Ein bisschen Schnee lag noch. Aber dann kam auch die Sonne raus und wir waren auf dem Sachsenring Go-Kart fahren. Indoor allerdings. Also jetzt Ich habe ein paar deiner Weihnachtsgeschenke, glaube ich, im Internet gesehen. Ne? Ja, kann sein. Ah, nee, das Go-Kart-Fahren war jetzt nicht ein Geburtstagsgeschenk? Nee, das war Weihnachten. Okay. Ja. Was war so dein Highlight-Geschenk? Bergwerk, würde ich sagen. Wir waren im Bergwerk. Im Erzgebirge. War abgefahren. Das glaube ich. Es gab auch bestimmt Action. Ich wollte dann ganz am Ende, hat er uns so ein Special-Boa gezeigt, der normal, glaube ich, nicht zur Tour dazugehört, aber beziehungsweise gibt es da mehr zu sehen. Normalerweise hätte man woanders mal selbst bohren dürfen und so. Dann hat er gefragt, wer denn mal will und da war noch jemand, der wollte, und ich natürlich dann auch, dachte mir, ja, klar, meine Freundin wird schon ein Foto machen, die wollte ein Video machen. Ja, und was ist, der Typ, der mit mir zusammen bohren wollte, der sollte anfangen und genau bei dem bricht der Bohrer. Oh, wie kann denn so ein Bohrer abbrechen? Die sind doch bestimmt riesig groß, oder? Also ist das so jetzt so eine Für Sprengung, also das heißt so ein Loch. Ach so, okay, ich, also so wie, schon wie eine Handbohrmaschine dann von der Größe. Größer. Ein Gerät, eine Maschine, so mit Maschine, Rädern? Ja, genau, da ist so eine Stütze drauf, hydraulisch funktioniert die, glaube ich. Die wird erstmal am Boden befestigt. Ist das wie so ein Bagger vom Fahrgerät her, oder? Nee, das fährt nicht. Das musst du da hinschleppen, tragen. Echt? Ja. Okay. Genau, also das verankerst du dann im Boden. Dann wird der Bohrer schon mal an den Stein gelegt, sozusagen. Und dann wird das, was du im Boden verankert hast, drückt dann mit hydraulisch oder Druckluft, ich weiß es nicht, drückt dann gegen die Wand. Und du musst dich selbst noch gegen den Bohrer lehnen, um da richtig den Berg bohren zu können. Und dann auf einmal bricht der Bohrer ab. Ah, wie so ein Maschinengewehr. Ja, so eine Art. Also so mit Gestell, so wie mit Lafette und so einem Zeug. Aha. Ah, okay, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. War ziemlich abgefahren. Und was mich vor allen Dingen wundert, ist, dass wir auf dem Sachsenring beim Go-Kart fahren und da schreiben mussten, ja, wenn was passiert, dann wir sind nicht schuld. Und beim Bergwerk, da mussten wir nichts unterschreiben, aber das war viel gefährlicher, meiner Meinung nach. Weil das ganze Schmelzwasser und Regenwasser, was dort lief, das lief direkt neben den Gleisen, wo du langgelaufen bist, entlang. Ich habe da mal so ungefähr getestet. So, die Gummistiefel gingen bis fast zum Knie. Ja, und da wollte ich mal testen, wie tief das ist, und ich habe mich nicht weiter getraut. Wo war das Bergwerk? In welchem? Im Erzgebirge. Im Erzgebirge? Industriemuseum, Erzgebirge irgendwie, genau. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ja, genau, Ort heißt. Ist das da riesig da drin? Also ich stelle mir das so vor, dass das wirklich so höhlenmäßig irgendwie ist. Ich weiß nicht, ist das ein Loch nur ein großes oder? Ja, es ist eigentlich nur ein großes Loch. Aber ich sag mal, die Tunnel sind riesig. Also es geht da irgendwie also, über mehrere Etagen und wir konnten jetzt halt bloß die oberste betreten. Wie hoch ist so ein Tunnel? So hoch wie 2 Menschen? Oder unterschiedlich, höher? Je nachdem, wo die abbauen, wo die was finden. Also dann hast du schon so eine Höhen dann. So 2,5 Meter hoch oder du hast halt richtig hoch, aber das ist dann nochmal mit Holz unterteilt, weil die von oben und unten gebaut. Also im Prinzip wie bei Minecraft. Haben. Du baust erst einen Tunnel und wenn du was findest, dann machst du da groß. Genau. Ah ja, okay. So in dem Sinne. Ja. Nee, das stelle ich mir auch cool vor. Das war richtig cool. Das heißt, aber das ist halt irgendwie gefährlich. Also du kriegst so ein Ganzkörperkondom. Echt? Dann kriegst du einen Helm und dann kriegst du eine Lampe, eine Taschenlampe, die aber eigentlich kannst du nicht vergessen. Nimmst du deine eigene mit? Ich hatte, als wir waren. Ja, die LED-Lens haben wir genau gewesen. Wir waren dann gewesen in. Wir waren in irgendwelchen Höhlen, Baumannshöhle in. Bei Wernigerode? Ich weiß es nicht. Julia schläft noch. In welchem Ort war die Baumannshöhle gewesen, wo wir waren? Saal. Oh, das ist so berühmt. Blankenstein. Blankenburg. Egal, irgendwo bei Wernigerode waren wir in so einer Höhle drin gewesen und da hatte ich meine LED-Lenser ja bei gehabt. Aber nicht die große, sondern die diese mittlere, ne? Und die ist ja auch schon ordentlich hell. Ja. Und hab die halt dann auch angemacht in der Höhle. Und was ich da cool fand, da haben sie uns einfach mal Licht ausgeschaltet in der Höhle, damit man mal weiß, wie das ist. Ne? Also sie haben erzählt, da ist halt der die entdeckt hat, da ist dann auch irgendwann die Batterie alle gewesen, oder keine Ahnung, oder die Kerze alle oder so. Und es ist halt dunkel wie im Bärenarsch. Es ist wirklich total finster. Also und die der hat irgendwie, eine Woche gebraucht, um da rauszukommen oder so. Ne? Ja, fand ich schon sehr beeindruckend. Also das war vor allem noch gefährlich, weil das ganze Regenwasser halt, das lag auch zwischen den Gleisen. Ja. Dann hast du halt immer, diese Gleise sind ja halt so mit Holzbrettern entlang und also. Und du wusstest eigentlich ja nicht, wo du hintrittst. Das heißt, du hättest da so schnell abrutschen können, weil manchmal zwischen diesen Gleisen dann noch Steine lagen und es war schon verrückt. Aber es war ziemlich cool. Und ich sage mal, wir sind da mit einer kleinen Bahn gefahren und ich dachte, oh Gott, ich passe da niemals rein. Das ist wie so eine Kinderbahn, wo vier erwachsene Leute das da rinquetschen mussten. Ja, und alle sollten halt, also es sollte wirklich jeder Platz belegt werden. Und jeder sollte noch einen auf den Schoß nehmen. Nee, wir waren halt komplett voll gebucht und ja, irgendwie haben sich nicht alle dran gehalten und deshalb durfte ich dann vorne beim Fahrer mitfahren. Cool. Das war ziemlich auf jeden Fall. Cool. Ja. Siehst du, in Berlin gibt es ja diese Tunnelbahn. Genau. Da würde ich auch mal fahren. Das haben jetzt Freunde von meiner Freundin geschenkt gekriegt. Du, ich wollte dich daran erinnern, wenn du da wieder dran rumspielst. Ach, du spielst gerade wieder ein Kabel. Danke. Ja. Genau, das haben die jetzt geschenkt bekommen. Ich muss, glaube ich, auch interessant. Berichten. Ja. Würde ich nämlich auch gerne mal machen, aber ich habe gehört, die Anmeldezeiten sind da richtig lang. Ach echt? Ein halbes Jahr oder so. Ja. Also es war vor ein paar Jahren so. Ich hätte es ja jetzt schon abgenommen, aber würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Ja. Da hast du also dich an nicht-materiellen Geschenken erfreut. Das ist aber schön. Ja, das freut war mich. Ziemlich abgefahren. Wollen wir mal was anderes. Ja, nee, das denke ich auch. Das steht nicht im Schrank, nimmt keinen Platz weg. Die Erinnerungen, Erinnerungen stauben nicht ein. Ich kann dir ja demnächst mal Fotos zeigen. Ja. Oder mach Videos von. Ich habe ja jetzt Ich habe auch ein Video gemacht, so ein Stück laufen, also du siehst absolut gar nichts. Ah. Aber weil auch die Taschenlampe. Was, womit hast du gefilmt? Mit meiner Fotokamera. Ja, okay. Digitalkamera. Ah. Hm? Oh. Bist du das, Holger? Ja, ich bin. Okay. Das ja, auf jeden Fall. Glück. Also war cool. Und vor allem ist nicht mal teuer. Ich glaube 14 Euro und so. Und es ging 2,5 Stunden oder so. Hier um die Ecke ist doch dieses, das heißt so ähnlich wie Bergwerk, mit dem Klettern. Heißt es nicht auch Bergwerk? Das heißt auch Bergwerk, deswegen kann das heißt jetzt nicht Bergwerk, das heißt Industriemuseum, aber so, das ist halt Erzabbau, Nee, ich musste mich, als du das Bergwerk, als du das Wort Bergwerk sagtest, musste ich irgendwie dran denken, weil wir haben gerade überlegt. Im Kino das Ding, genau. Das ist so da Klettern, da haben sie einen Kinosaal, die Decke durchgebrochen und haben zwei Kinosäle zu so einem Kletterding gemacht. Wieso machen die das? Es ist cool. Also es sieht sehr cool aus, ich bin jetzt noch nicht geklettert, ich würde es aber machen. Marin war letztens da. War da, ja. Hm? Muss ich mal mit ihr reden. Also ich habe ja so ein bisschen Höhenangst. Also wenn ich auf einem hohen Turm stehe, dann stehe ich mit dem Rücken so möglichst weit weg vom Geländer. Nee, da geht's noch. Wenn ein Geländer da ist. Ja, und bei diesem Ding ist halt, bei diesem Kletterwald, da ist halt nichts. Ne? Hm. Und, aber es reizt mich trotzdem irgendwie. Was ganz cool ist, die Garderobe. Ja. Und zwar deine Klamotten tust du in so einen Sack rein und den Sack ziehst du dann hoch an die Decke und dann machst du den mit dem Schloss fest. Schön. Und dann hängen, also es ist ganz witzig, wenn du da hinkommst, da siehst du die ganzen Säcke so oben an der Decke hängen, wo du halt deine normalen Klamotten drin hast, weil du kletterst ja da nackt. Ja, nein. Schon klar. Nee, und was auch schön ist, du hast dann so einen Bereich, wo du als Zuschauer dich halt hinsetzen kannst, das sind so Liegen und dann liegst du da, also weil im Liegen siehst du halt so besser die Leute, die da oben klettern. Das finde ich ganz cool gemacht, das ist wirklich, das ist eine schöne Idee. Also, ich war da noch nicht, also. Musst du mal in der Nähe bist, geh einfach mal rein. Warum machen die sowas? Warum brechen die einfach beim Kino die? Ey, weil das Kino einfach mal nicht läuft. Ja, eben. Dachte ich schon fast. Saturn hat ja jetzt auch zugemacht. Ja, ich bin gespannt, was da hinkommt. Mediamarkt. Ja, also die Überlegung. Oder Promarkt, die haben gar keinen Promarkt. Was? Der Promarkt gibt es doch nicht mehr. Promarkt, Makromarkt, echt? Habe ich erst die, heute erst die Werbung gehört. Echt? Promarkt, Makromarkt, hm, dachte ich, wäre ein Tod. Makromarkt weiß ich nicht, aber Promarkt ist doch eins noch gewesen. Feins sind aber noch, glaube mhm ich. Ja, da habe ich auch erstaunt, dass es die noch gibt. Aha, ja. Ja, und Silvester hast du halt auch da unten gefeiert? Nee, da waren wir in Brenden. Das ist hier in Wandlitz. Okay. Das war, ja, war cool, aber da ist ja wirklich tote Hose. Ich habe schon gesagt, nächstes Jahr, also dieses Jahr wieder in Berlin. Also hättest du bei uns mitgefeiert, ja, zumindest genau, feuerwerkstechnisch. Ja, feuerwerkstechnisch. Ich nicht. Ich nicht, bin immer nur dabei. Also wir hatten 20 Kilo Feuerwerk abgebrannt. Also nee, auf der Kiste stand es, oh, eine Stunde wieder. Ja. 22 Kilo stand auf der Kiste. Hm. Ja. Aber ja. Ja. Verrückt. Nee, also mir wäre das zu viel. Ich habe mir bei Rossmann für 5 Euro 7 Raketen gekauft. Hm. Und die waren super. Ja. Ein Freund, der dabei war, der hatte Raketen von, ich weiß nicht, wie alt die schon waren, der hat in die Sektflasche reingemacht, hat die angezündet und dann sind die gerade aus der Sektflasche rausgehüpft. Das haben die gerade so geschafft. Also wirklich so. Ja. Ach du Scheiße. Ja, aber es waren so kleinere Raketen, so, also da ist jetzt nichts weiter passiert. Mhm. Ja. Nee, ansonsten, ich finde ja immer den 1. Januar sehr entspannt. Also das echt ist so entspannt? Der Gammeltag. Oh, Julia, er kommt so drauf an. Ach so, ja, stimmt. Also, okay. Nee, oh. Normalerweise stellen wir uns das so vor, dass man so den 1. Januar dann wirklich gammelt. Ja, natürlich, ganz ruhig, ja, nichts tun, aber gar nichts tun. Was ist, wenn du Gastgeber bist? Nee, das ist, also wir waren zu Gast bei jemandem. Ja, aber und, was ist, wenn du Gastgeber bist? Dann nee, ist nicht entspannt. Ah, nee, das geht. Also wir haben ja da auch zusammen das Chaos so bereinigt und so, aber man macht das alles im halben Tempo. Deswegen ja, nein, ist so gefühlt, was man Gastgeber sonst bis zur Mittagszeit schafft, hat man da einen ganzen Tag geschafft, ja, dann, weißt du? Nee, aber für uns war es nicht entspannt, weil Leo hatte dann, also unser großes Kind hatte, fing dann irgendwie den Abend hin an oder auf den Mittag, zu Nachmittag kränkeln, zu kränkeln, ja, so mit Erbrechen und dem ganzen oh Kram und dem Alkohol gegeben. Hätten wir ihm mal Alkohol gegeben, ja. Nee, keine Ahnung warum. Keine Ahnung warum. Ja. Aber jetzt ist ja wieder alles gut. Aber jetzt kommt die Grippewelle. Haben wir schon hinter uns röteln. Und, nein, wir haben schon alles. Ringelröteln. Okay. Früher dachte ich noch, das wären Blumen. Heute weiß ich, dass es das Flecken auf der Haut sind. Ja. Ja. Ja, ja, so, und sonst bei euch so Weihnachten, Silvester? Also Silvester hast du ja gerade erzählt. Ja, Weihnachten ganz normal so mit Familie. Ja. Wir Weihnachten haben wir, also Weihnachten feiern wir immer überall. Mhm. Was war denn dein Geschenk? Oh, ja. Nee, wir haben, ich weiß gar nicht, was Julia bekommen hat. Okay. Julia hat ein Telefon bekommen. Nee, ich habe zum Beispiel, ja. Ich habe einen Gitarrenverstärker neuen. Ja? Hast du mir noch gar nicht erzählt. Was ist da los? Das steht da doch. Ich habe den großen quasi weggeräumt und habe den kleinen jetzt. Wie? Hier. Man vergrößert sich das eigentlich? Nee, vom Sound her ist der vergrößert. Also der andere Gitarrenverstärker war ja nun wirklich irgendwie schon 10, 15 Jahre alt. Und der ist schon gut. Du hast das Video doch wahrscheinlich auch gesehen. Ich hab, damals in der Halle oder was? Nee, das ist der größere gewesen. Das ist ja der kleinere. Das ist das Video, wo ich mit Leo auf dem Musikflohmarkt war. Ich guck nicht immer. Ja, aber ich habe letztens mal deinen Salzburg-Besuch. Ja, das war ja nur der erste Teil. Der zweite. Ja. Ich sollte mir das auch mal machen. Mal schauen. Was? So ein Vlog. Ja, mach das mal. Das macht Spaß. Ich mache es ja jetzt nur im privaten Bereich. Ja. Aber es macht halt Spaß und es ist halt so eine schöne Erinnerungsauffrischung. Also so bleibt die Erinnerung am Leben. Ja, genau. Genau, nee, also das war so, ja, der Verstärker war, glaube ich, so das. Ich dachte, jetzt kommt hier so ein fettet Marshall-Teil. Nee. Nee. Warum nicht? Weil es ist laut. Ja, hey, gleich um die Ohren. Kannst du ein Privatkonzert hier auf den Hof geben. Ja. Ja, könnte ich machen. Ja. Hast du, ich habe eine tolle Nachricht gelesen oder eine, die mich zum Schmunzeln gebracht hat. Da wurden hier in der Gegend Brandstifter entdeckt. Ja. Spuren im Schnee. Ja. Haben sie verraten. Das hast du bestimmt im Fernsehen gesehen, oder? Nee, habe ich im Internet gelesen. Ja, auf keinen Fernseher. Dachte ich, ah, ihr Drecksäcke. Dachte ich auch so, ja. Ja. Nicht ganz so clever wie die Tunnelgräber in Berlin. Ja. Vielleicht hätte man ihn einfach den Tunnel also bis zum Großflughafen. Der ist ja im Dschungelcamp. Aber vielleicht hätte man so den Tunnelgraben so verlegen sollen Richtung Großflughafen. Vielleicht hätten die den ja noch nebenbei aus Versehen mit aufgebaut. Ja, anscheinend waren die ja technisch sehr versiert. Also. Ich habe Bilder man gesehen. Man vermutet jetzt, das waren Polen, weil diese Teile, die sie da verwendet haben, da irgendwie, die kommen wohl in Polen hergestellt. Mhm, man aber hat doch schon ein Bild veröffentlicht von dem. Ja. Ja, ja klar, jetzt und ja, aber ich meine, ja. Made in China, jetzt waren es Chinesen keine oder Ahnung. Wie, weißt du? Ja, keine also Ahnung. Verstehe ich nicht. So. Aber auf jeden Fall, ich habe Bilder gesehen von diesem Tunnel und das sieht schon aus, als wenn da Leute mit Liebe am Werk waren. Also jetzt kommt nicht irgendwie so alle ja, wahrscheinlich nicht irgendwie alle 10 Meter irgendwie so ein Pfeiler, sondern ja. Wirklich irgendwie durch den Wand. Du meinst so eine Stütze, so ein Besenstiel. Genau. Fast schon noch mit Bildern an der Wand und so. Marmorierten Boden. War bestimmt so ein Minecraft-Spieler. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber das ist witzig, bestimmt bald eine Parodie, oder? Bestimmt. Witzig fand ich, habe bei Focus im Internet eine Animation gesehen, die gezeigt haben, wie das alles so verteilt ist und gemacht ist. Die haben in der Tiefgarage wohl einen Bereich, da haben sie einfach die Metallrollwand hochgezogen und dahinter war das Loch an der Wand gewesen. Das heißt, die haben da ganz in Ruhe. Wie Metallwand? Der Mensch, so eine Garagenwände, die so wie so ein Metallrollo ja. sind. Dahinter. Und sowas in der Tiefgarage? Ja, es war eine Tiefgarage und da war ein so ein Garagenbereich, der war mit so einer Metallwand getrennt und dahinter haben die das Loch in die Wand gemacht. Ich stelle mir das immer so vor wie bei Real oder so, weißt du? Nee. Da fährst du dann so hoch oder runter und dann war es das. Nee, da war oder so wie in Helle Mitte hier unten. Ja, aber da könnte ja auch irgendwo so ein Metallrollladen sein, wo dahinter noch ein Bereich ist. Und so war es gewesen. Okay. Und hatten ja schön ihre Ruhe. Und haben die ganze Ruhe gemacht. Ja. Haben die ganze Ruhe Löcher an die Wand gesprengt. Ja. Und keiner hat es mitbekommen. Ist abgefahren, wa? Ja. Und ich dachte immer, so eine Tresorräume, die werden nochmal extra extra gebaut, irgendwie, dass da auch von außen keiner. Also ich habe im Juni auf D-Max. Das ist bestimmt nicht das erste Mal, dass so weit passiert ist. Ich bin ja der Meinung, die haben sich die Idee. Weißt du, so eine riesen fette Tür hinstellen, aber billig Betonwände, oder? Nee, das war schon, die haben schon gesagt, die Wände waren auch schon wohl verstärkt. Ja, ne? Aber irgendwie mit Diamantbohrern oder sowas. Ne? Keine Ahnung. Im Juni habe ich eine Reportage auf D-Max gesehen, da haben sie von so einem Tunnelraub irgendwo in Südamerika, glaube ich, war das erzählt. Und der lief nämlich auch so, da haben die ein Haus angemietet, haben so getan, als wenn das eine Firma ist. Und da sind die Leute regelmäßig hingegangen. Genau, das habe ich, glaube ich, und die haben dafür jeden Tag Geld gekriegt. Also die war wie arbeiten würde. Die haben 8 Stunden dort gearbeitet, haben den und haben nachher gesagt, wir wussten ja nicht, wofür wir das da buddeln. Ja, haben die bestimmt nicht. Aber, ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Fand ich interessant und ich bin der Meinung, die sind dadurch auf die Idee gekommen. Das kann natürlich sein, ja. Ich meine, von Juni bis jetzt so Januar planen. Ich meine, du musst schon gut vorbereitet sein. Material kaufen. Da haben die sich bestimmt gedacht, ey, das ist eine coole Idee. Wenn die das da drüben hinbekommen, dann bald kommen sie wie holen. Batman angeflogen. Oder? Na gut, dass die keinen anderen Film gesehen haben. Superman damit. Ne? Ja. Ja. Ja, aber stimmt. Ja, der war richtig gut, ja. Na, mal gucken, ob sie die kriegen. Aber jetzt ist auch so eine neue Methode, mit Autos überall reinzufahren, ne? Ja, hatten wir jetzt auch die Tage erst, genau. Von meinem Arbeitskollegen wurde der Touran geklaut. Echt? Ich habe schon zu ihm gesagt, dann mal schauen, wann dein Auto wieder auftaucht. Mal gucken, an welchem Geldautomaten der demnächst hängt. Ja. Oder bei Ikea so an der Eingangstür. Nee, hast du gehört mit dem Hammer, mit dem die durch die Gegend gefahren sind? Nee. Sind die irgendwie, da ist ein Hammerfahrer, ich weiß nicht, ob der Amok gelaufen ist oder was, aber der hat sich wohl einen Spaß draus gemacht und ist wie ein Wilder durch die Gegend geheizt, ist durch irgendwelche Schranken durchgefahren, hat den Arsch gemacht, ist über Mittelinseln gefahren und den haben sie gekriegt, der war betrunken gewesen auch. Haben den Hammer abgenommen und da habe ich gleich den Hammer-Taxifahrer, den ich kenne, habe ich gleich angeschrieben. Ich sage, sag mal, du bist aber nicht gewesen, oder? Und er hatte davon gar nichts gehört und so. Ja. Und ich sage, ist denn der Hammer überhaupt stabil genug, dass der sowas durchstehen kann? Der ist wohl auch in so ein Kaufhaus, in das Gitter reingefahren. Ja. Da sagt er, ja, der Hammer schon, aber der Fahrer nicht unbedingt. Da dachte ich, vielleicht kennt der den, weil manchmal kennen sie ja so Leute, die so spezielle Fahrzeuge fahren. Ich weiß nicht, es kommt ja immer, glaube ich, auch drauf an, welcher Hammer. Es gibt ja diesen H2 und H3, das sind ja die Zivilen und diese H1 ist ja eigentlich das Militär, das ist ja für die Länder und alles. Ja, aber kannst du so einen Militärhammer in Deutschland kaufen? Natürlich. Den ersten, den normalen, natürlich, ja. Das ist halt ohne Bewaffnung und alles. Stimmt, bei Auto 24 gibt es auch den Leopard. Ja? Leopard? Den Panzer. Achso. Ja, sag mal. Oder Tiger. Ja. Nee, ja. Natürlich, den ersten kannst du kaufen. Ja, verrückt. Fährt hier einer mit dem Hammer durchs kann Gelände. Man kann man machen. Wir hatten ja auch schon unseren Ghost Rider. Wo? So Motorradfahrer, irgendwie auch komplett in Schwarz, hier irgendwo in Mitte da mit 120 so. Sachen durch die Stadt gefahren. Also ja. Ja. Ja. War schön kalt. Und sonst noch was Neues. Der Auto läuft ja auch wieder. Nee. Und der Auto läuft wieder, ja. Eigentlich. Frisch gekauft. Halbes Jahr später. Schaden. Ja, aber wir kriegen es ja entschädigt. Jetzt muss man mal gucken, dass das Geld auch wirklich bekommt. Okay. Versicherungen sind ja so. Habe ich nicht so ein großes Vertrauen zu. Ich auch nicht. Die versuchen immer irgendwie davon zu kommen. Die versuchen immer davon zu kommen. Ja, davon leben die wahrscheinlich. Wie bei Maren. Die stand am Alex da irgendwie an der Ampel und ihr ist einer hinten raufgefahren und dann haben sie gesagt, wir zahlen den Schaden vorne nicht, weil sie stand zu nah am Vordermann. Weißt du, die versuchen sich dann immer irgendwie rauszureden. Wenn ich schon schuld, weil man an der Ampel steht. Okay. Oder die Umstände stimmen halt nicht ganz. Ja. Ja, aber finde ich Käse. Nein, sie waren nur versichert an einem Mittwoch, der ans aufs Wochenende fällt. Steht auch da ganz klein. Also, gucken Sie mal mit der Lupe. Ja. Das finde ich fies irgendwie. Okay. So ist es halt. Kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern. Ja, auch fies war es, dass du da ewig nicht fliegen konntest. Wie? Schon vergessen? Dass ich nicht fliegen konnte? Ja. Ja, das war fies. Ja. Das war fies. Ja. Aber ist egal. Wegen Schneeflocken. Wegen Schnee. Aber ich sag mal, lieber so, als wenn irgendwas schief gegangen wäre. Ja. Als so wenn der Pilot dann durchsagt, so, die Startbahn ist doch nicht so lang, wie ich die jetzt eingeschätzt habe. Die Leute vorne rennen mal bitte ganz schnell nach hinten. Ja. Wäre auch nicht so doll gewesen. Ja. Und mittlerweile ist ja im Flieger so, du hast ja früher immer die Anweisung gehabt, im Notfall den Kopf zwischen die Knie zu nehmen. Das ist ja heutzutage im Flieger technisch gar nicht mehr möglich. Also wenn der stößt, klatscht er mit dem Kopf an den anderen erstmal, wenn du versuchst, den so über die Seite rum zwischen die Beine zu bekommen. Ja. Und wenn du das geschafft hast, dann kann es passieren, dass du gar nicht mehr aus dem Sitz kommst. Und deswegen ist die neue Haltung ja Brace. Wenn Brace gerufen wird, musst du die Arme anwinkeln nach vorne gegen den Vordersitz. Also das macht man schon in der normalen Flughaltung automatisch so, weil du eher anders gar nicht sitzen kannst. Ja. Ja, und dann steige ich in den Zug. Und nicht vergessen, den Tisch einklappen. Den Tisch einklappen. Ja. Also wenn der Tisch ausgeklappt ist, dann ist ja sowieso alles vorbei. Also der Tisch ist eigentlich nur, um dich fest in dem Sitz zu halten. Ja. Nee, im Zug war es so, ich war ja zweite Klasse gefahren, ich war ja total baff gewesen, wie viel Platz man da hat. Ja. Also mir ist es in dem direkten Vergleich. Dauert doch länger. Ja, dauert dann ein bisschen länger. Mir ist es in dem direkten Vergleich erst so extrem aufgefallen. Naja, mit dem Wetter. Da wäre ich wahrscheinlich schneller in Berlin gewesen, als ich wollte. Beim Hubschrauber. Ja, muss ja auch nicht sein. Ich bin mal nach Hannover gefahren, zur Expo 2000 damals. Ja. Auch mit 385 Sachen oder so, glaube ich. Also 285. Hannover fahre ich ja auch öfter. Da muss ich nächstes Mal gucken. Das erste Mal, dass ich ICE fahren will. Das war Wahnsinn. Echt? Ja, voll, man merkt überhaupt gar nicht, wenn der anfährt oder so. Man merkt da gar nichts. Fahren wir denn schon? Ach ja. Oh. Ja. Schon cool. Ich war zum ersten Mal im Flieger Premiere auf Toilette. Oh. Ja. Aber nicht in der Luft, da standet ihr noch. Ja, da standen wir noch. Genau. Ich war an diesem Tag gar nicht mit dem Flieger in der Luft. Ich wusste, weißt du, es ist so ein komisches Gefühl, du steigst in München in den Flieger ein und steigst in München wieder aus dem Flieger aus. Ja, und denkst dir... Eingeschlafen bist du wieder zurückgeflogen. Ja, wahrscheinlich. Nee, und genau, Premiere. Hm. Ja. Und war schön. Also, ich sag mal so, beim... Ist eng, ne? Es ist sehr eng. Also, ich möchte nicht wissen, wie mancher Mensch... Also, wenn ihr kräftiger seid, geht am besten rückwärts in die Toilette rein. Weil vorwärts bringt, glaube ich, nicht viel. Oder man muss zum Drehen einfach nochmal aus der Toilette raus. Ja, nee, das ist wirklich eng. Moment, also. Moment, ich bin noch nicht fertig. Genau. Entschuldigen Sie, Sie haben die Hose doch noch gar nicht um. Ja, Moment, ich will mir nur umdrehen. Ja, nee, ist ja wirklich so. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ja, kann ich dir. Ich habe mir schon fast gedacht und deshalb. Sie haben ja auch, bin ich ja erstaunt gewesen, also ich bin mit einer Boeing 737 geflogen. 737-800 ist die genaue Bezeichnung. Und die hat ja vier Toiletten, wenn ich das richtig gesehen habe. Zwei vorne, zwei hinten. Also er hat hinten auf jeden Fall zwei Toiletten. Ja. Auf einer war ich nämlich drauf. Ja. Okay. Genau. Okay. Ja, sonst noch irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Bist du schon am Ende? Ja, ich bin am Ende, ja. Ich werde langsam müde. Anderthalb Stunden. Ja. Reicht ja auch. Ja, reicht ja auch. So, erstmal zum Eingewöhnen. Genau, fürs neue Jahr. Fürs neue Jahr. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch jetzt schon mal ein schönes Osterfest, falls wir uns nicht mehr hören. Genau. Ja. Ey, ach, wir machen das schon nochmal. Und wir freuen uns total. Machen wir jetzt wirklich schon Schluss? Ja, oder? Dann leite ich die Verabschiedung schon, nämlich schon ein. Ja, ja, und wir freuen uns total. Die neue Location vielleicht beim nächsten Mal. Dass ihr wieder zugehört habt. In der Tropfsteinhöhle. Neue Location? Vielleicht. Meinst du bei dir oder was? Ja. Du wohnst in einer Tropfsteinhöhle? Nein, in der Betthöhle. Ja, im Bettcave. Das nächste Mal vielleicht aus dem Bettcave von Holger. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir noch ein bisschen Musik. Okay. Abschiedsmusik im Hintergrund. Es war wunderschön mit euch. Es war toll, dass ihr zugehört habt. Ganz viel Sitting Ovation. Holger, ich freue mich, dass du den weiten Weg hier auf dich genommen hast. Ja, es war mal ganz schön abenteuerlich. Ja. Mit der Kälte. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Heimweg. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.